Aber ich Perfekt. weiß doch gar nicht, was hier passiert. Okay, ja, hallo, willkommen bei den Weltraumraffen, wie immer, Samstag um 15 Uhr. Wie immer, Und wir aha. reden hier mit einem Antifa-Typen. Das Ja. war lückenhaft. Aber okay, weiß ich nicht. Evo, also wir haben uns darauf geeinigt, ihn Evo zu nennen. Willst du dich mal kurz vorstellen? Ich bin zarte 27 Jahre alt, fast 27, und bin seit 8 Jahren ungefähr in Anführungsstrichen in der Szene drin und habe auch diese SJWs und Kacks und hast du nicht gesehen, privat erlebt und habe auch den guten Weltraumaffen und Weltraumäffchen. Ah, nee, das ist nicht öffentlich hochgeladen, aber die Dokumente habt ihr bekommen, oder? Ja. Gut. Ich weiß ja nicht, wie weit wir da drauf eingehen. Ich habe mir die auch ausgedruckt vorliegen. Und im Endeffekt wäre es doch lustig, sich darüber lustig zu machen, wie weit dieses Denken wirklich schon drin ist. Und dass es Also. aber, würde ich behaupten, nur halt eine kleine, sehr laute Minderheit ist, die sich selbst immer isoliert und was ihr auch in den Streams immer gerne erzählt und was man auch mitbekommt, dass gerade dieser intersektionale Feminismus sich ja im Endeffekt immer selbst zerstört, früher oder später, weil jede Gruppe noch betroffener ist als die andere. Also ich wollte nur mal kurz noch fragen, also du bist aktives Antifa-Mitglied? Eher Oder Mitläufer, wenn eher so ein man es. Mitläufer? Okay. Also ich bin jetzt nicht der konspirative Typ, Ja. der irgendwelche Wohnungen kaputt schlägt, weil irgendwie Ja, gut. der Heidler gesagt hat. Aber dich kotzt so ein bisschen auch dieses SJW-Denken und sowas alles an Alles und ist was es mit das sich der bringt, ne? schlimmste Krebs der Welt, ey. Okay, gut, dann haben Und wir da schon mal Common vielleicht noch Ground. so Alles zur klar. Person. Ich habe einen Kumpel, der ist halt, der arbeitet für einen, ich muss vorsichtig sein, für einen Abgeordneten der AfD im Sachsen-Anhaltinischen Landtag. Und den kenne ich noch aus Schulzeiten und wir beide sind halt unzufrieden mit unseren Lagern, in Anführungsstrichen. Also er gehört halt so zu diesen enttäuschten Konservativen an, will aber auch nichts mit diesem rassistischen, faschistischen Ostflügel zu tun haben und auch nichts mit dem Christenfundi beispielsweise aus Baden-Württemberg. Und da also helfen wir uns beide nicht gegenseitig zu verdummen bei unseren eigenen Leuten. Also ihr habt quasi grundlegende verschiedene politische Ansichten, aber irgendwie Naja. Das eher ist um alles. genauso. Also um jetzt diesen Kreis zu schließen, das ist genauso wie bei der Community von Weltraumaffen und Weltraumäffchen. Erstmal liebe Grüße an alle schönen Trolle und Trollinnen im Chat. Mädel-Leute, das muss jetzt sein. Und Etzala. ich unterstelle auch, dass die Reichweite von der politischen Überzeugung von Unentschlossenen, SPD, FDP, AfD, Linke, alles dabei ist. Und wenn man sich mal treffen würde, würde man in Anführungsstrichen viel besser miteinander klarkommen als das eigene politische Lager in der Echokammer. Was, Deswegen. du willst deine Gegner nicht? No Platform? Was stimmt denn nicht mit dir? Ja, das Ja, einzig Gute ist, dass hier sich noch keiner als Grüner geoutet hat. Das ist schon mal gut. kommt vielleicht noch. Wäre auch mal interessant an dieser Stelle. Also zum Thema ernst nehmen, ich habe kein Problem, mich mit Nationalisten oder sowas zu unterhalten, weil mich das wirklich mal interessiert. Was ist denn zum Beispiel eine konservative oder auch liberale Utopie von Europa oder der Welt? Und ich würde mich auch wie die geschätzte vulgäre Analyse auch mal mit irgendwelchen Reichsbürgerspinnern mal unterhalten, ob die das wirklich glauben, was die sagen. Und doch genauso eine Anne Wiczorek, wenn man die mal unter so 4 Augen hat, ob die das wirklich glaubt, was die da erzählt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Aber Ja. so ein Gespräch würde, glaube ich, nicht zustande kommen. Ja. Das war auch so, weißt du, die Sache ist immer, wenn du solche Leute einlädst, ne? Zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, wie Wiczorek, ne? Egal welches Gespräch die mit wem führen, das ist immer so ein bisschen auch, was die machen, ist immer so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Das war ja auch ein Problem, das wir beim Daniel Fiss hatten, ja, dass er da quasi als Pressesprecher der IB da war und ich glaube, privat wäre das ein bisschen interessanter geworden. Aber gut, er kann halt auch in der Position nicht alles sagen, ne? Oder will es nicht Ja. sagen, muss man so. Ja, die EB, und das habt ihr auch zum Teil auch gut angesprochen. Also ich habe mir das gerne angehört. Und diese EB, diese Identitäre Bewährung, also diese Identitätspolitik, ob die nun von links oder von rechts kommt, ist halt beides Schwachsinn. Und wenn ich dann versuche, auch unter Linken immer zu erklären, dass dieses Denken, dass es irgendwie Kulturen gäbe, die irgendwie reinzuhalten sind, ob jetzt nun, wir sind jetzt Weiße und überlegen oder wir sind böse Weiße und müssen jetzt irgendwie keine Dreads tragen, weil wir sonst Cultural Appropriation betreiben, bla bla bla. Das ist, entspringt demselben Denken. Das sind zwei Seiten einer Medaille und das ist beides einfach bescheuert. Und deswegen sind mir da sowohl linke als auch rechte Identitätspolitiker einfach zu dämlich. Also da es fehlt mir einfach die Energie, mich noch damit auseinandersetzen zu wollen. Ja, ich meine, Identität verändert sich ja auch, deswegen finde ich das auch so ein bisschen komisch, ne? Keine Ahnung, vielleicht. Welche Kultur vermischt sich nicht? Also, was soll der Unsinn? Und gleichzeitig ist auch Apropos das. Kultur, wie? Wie würdest du Kultur definieren in Deutschland? Sag mir das. Wir stellen das allen, die kommen, die Frage. Wie würdest du Kultur definieren in Deutschland? Ich würde tatsächlich darüber, dass wenn man sich einer Kultur zugehörig fühlt, dass man sich sowohl auf die Geschichte definiert, positiv wie im Negativen, die guten wie die schlechten Seiten, als auch über die Sprache. Und halbwegs Gesetzestreue. Also sprich, ich würde jetzt niemanden irgendwie unzivilisiert vorwerfen, wenn er sich irgendwie mal einen Film aus dem Internet zieht. Weitestgehende Gesetzestreue, Sprache und irgendwo auch Geschichtsbezüge. Das hat jedes Land, jedes Volk und auch jedes nicht staatsfähige Volk irgendwo in sich. Und Schriftkultur würde ich jetzt noch behaupten, aber da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Was ist denn ein nicht staatsfähiges Volk? Na, alle, die einen aus dem 18. Jahrhundert entstandenen Nationengedanken irgendwo verinnerlicht haben, in einem größeren Kollektiv und nicht nur halt in so einem Sippen- oder Stammesdenken halt verhaftet bleiben. Achso, ich dachte, du meinst jetzt Buschneger, okay. Das hast du gesagt. Also ich meine, ich will ja nicht behaupten, dass die nicht unglücklich leben. Kann ja sein, dass die zufrieden sind. Nur ist es ein Unterschied, ob ich tatsächlich keine Schriftkultur habe und Klick-Klack-Laute vor mir gebe oder halt tatsächlich eine arbeitsteilige Gesellschaft habe. Da würde ich schon ein paar Unterschiede machen. Also wenn bei mir eine Coca-Pflanze im Garten wachsen würde, weiß ich nicht, ob ich eine Gesellschaft aufbauen möchte und nicht lieber die Coca-Pflanze kauen möchte. Ja, mag ja sein, dass das sieht man im Jemen wortwörtlich. Es ist in Jemen ein Grund, warum der Jemen zum Beispiel halt in vielen Sachen sehr schlecht entwickelt ist. Die haben eine Pflanze, die sie immer kauen, die eine amphetaminähnliche Substanz enthält. Und das ist der Grund, warum das Land sich kaum verändert und halt alles irgendwie immer gleich bleibt. Nein, das liegt an den bösen weißen Kolonialisten, das weißt du doch. Ich meine, da gab es sogar vom Präsidenten mal vor 10 Jahren so eine große Kampagne, dass er stolz verkündet hat, dass er halt keine Cut-Pflanze mehr kauen tut. Ja, du hast dort in den Räumen, in den Firmen, wenn du arbeiten gehst, hast du Räume, wo du die Pflanze konsumieren kannst. Ja, aber darf man da mal gleich einhaken in das Thema? Weil das ist auch halt, wenn du dann versuchst, nicht eben mit Rasse zu kommen, sondern halt mit verschiedenen Kulturen, wie zum Beispiel auch Ben Shapiro, der euch was sagt, der ja so einen legendären Rant mal vor Black Lives Matter Aktivisten gemacht hat, wo er meint, das hat nichts mit Rassismus zu tun, sondern mit Kultur. Das merkst du auch, wenn manche auch südafrikanische Eliten, die ja auch meistens eine westliche Ausbildung haben, sich auch über die eigenen Leute, eigene Landsleute aufregen, weil du dort ein anderes Verständnis in Anführungsstrichen von Arbeit hast. Das heißt, eine ukrainische Hotelfachangestellte, die schafft halt in einer Stunde 40 Kilogramm an Wäsche sauber zu kriegen und in Südafrika halt 5. Oder ein chinesischer Werkarbeiter, der schafft halt so und so viele Autos in einer Stunde oder am Tag. Und so wenig schafft das halt beispielsweise jemand in Nigeria. Und das ist halt ein anderes Verständnis von Arbeiten. Da musst du nicht mit Rasse kommen, sondern das sind einfach verschiedene Kulturen. Und da muss man jetzt nicht den Aluhut aufsetzen, so da ist jetzt der böse Weiße dran schuld, sondern das ist halt eine andere geschichtliche Entwicklung, auch unter anderen klimatischen Voraussetzungen hast du nicht gesehen, wie sich eine Arbeitsteilung entwickelt hat. Das klingt schon alles recht nach Realismus. Ja. Jein, also Rassismus wäre ja, wenn du das prinzipiell den absprechen nein. würdest. Und das ist ja Quatsch, das macht ja auch hier keiner. Ich habe nicht Rassismus gesagt, ich habe Ethnorealismus gesagt. Also ich mache da schon den Unterschied. Ach, Ethnorealismus. Ja. Okay, das habe ich noch nie gehört. Muss ich zugeben. Glaubst du, dass es Unterschiede zwischen den Rassen gibt? Ich wüsste nicht, was reden wir jetzt von diesem englischen Race-Begriff? Also im Deutschen finde ich das schwierig, weil Spezies... Ethnie. Der Begriff heißt Ethnie. Okay. Ja, Unterschiede, also ja. Die zeigen sich auch schon sprachlich. Oder meinst du jetzt irgendwie von Verhaltensweisen? Verhaltensweisen, also körperlich. Also ich finde das, ja, das ist jetzt so ein Oschosch-Test. Ja, wenn das jetzt beispielsweise ist, guck dir da einfach an, wie in den vergangenen 50 Jahren sich in nur 3 Generationen das Verständnis von Arbeit oder auch von Mann und Frau etc. hier geändert hat. Und das ist auch in anderen Gesellschaften schnell möglich. Und es gab ja auch mal Zeiten, wo wenn wir jetzt den arabischen Raum angucken, bei den säkularen Diktatoren, wo es eine vergleichsweise Freizügigkeit gab und auch Bildungschancen für alle, nur halt keine Freiheitsrechte. Und das wurde irgendwo umgekehrt, weil man sagt, so Islam ist das Beste der Welt und jetzt bitte folgt uns alle. Das kann sich auch wieder ein paar Generationen ändern. Und ich würde auch sogar die starke These vertreten, dass der arabische Raum jetzt, und damit sind Iran und Saudi-Arabien als die Hauptakteure gemeint, die haben jetzt ihren eigenen Religionskrieg, den Europa halt auch hatte. Und da wird sich halt ein Hegemon durchsetzen. Die USA. Nein. Nee, Europa. Spätestens wenn das Öl weg ist, dann wird man auch in China ein neues Feindbild suchen und den arabischen Raum in Ruhe lassen, in Anführungsstrichen. Na gut, ich würde den Religionskrieg aber nicht unbedingt vergleichen, weil das ist für mich ist der christliche Religionskrieg ein bisschen was Umgedrehtes gewesen. Ja, das hat ja mit Religion wenig zu tun, sondern auch mit knallharten Interessen. Ja. Willst du sagen, die Christen haben sich nur gegen die immer aggressiver expandierende Muslime gewehrt damals? Nö, also das Osmanische Imperium hat ja eine kluge römische Politik betrieben, ja. Hat gemeint, bezahlt eure Steuern und macht, was ihr wollt. Muss ich jetzt eigentlich immer sagen, dass ich gerade quasi verbal Shit poste, bevor ich eine ernsthafte Antwort kriege? Oder ist es jedem klar, wenn ich Unsinn erzähle? Muss ich mal gerade eben fragen. An mich gerichtet? Ja, zum Beispiel. Weil ich habe das jetzt gerade nicht ernst gemeint mit den sich verteidigenden Christen. Wollte ich mal gerade sagen. So, ja, also. Ja, also grundsätzlich. Nein, aber es gibt ja diese, sagen, aber es gibt doch diese vernünftige, es ist eine historische These, wenn du sagst, so, das war eine Verteidigungshaltung oder war es eher einfach nur ein geopolitisches Machtspielchen? Das kann man ja schon mal fragen. Ohne jetzt gleich den Aluhut aufsetzen zu müssen oder halt als Nazi beschimpft zu werden. Fragen darf man das schon, behaupte ich. Na ja, gut. Aber das spielt doch nur den Rechten in die Hände. Ja, das ist ein, wie oft ich das gehört habe. Das ist so, also, wenn ihr mal irgendwie undercover unterwegs sein wollt, keine Ahnung, und irgendein linke Liste Plenum besucht und wenn ihr versucht, einfach mal Islamkritik zu betreiben oder generell Religionskritik und dann kommt zu 90% der Spruch, ja, selbst wenn du Recht hast, das können wir nicht sagen, weil das spielt den Rechten in die Hände. Und da fest, da innerlich kannst du eigentlich nur noch heulen und gleichzeitig lachen. Also ich kann mal was erzählen. Also ich war hier bei mir in der Stadt hier auf so einer Femi-Demo und da habe ich dann gesehen, wie so eine Frau dann da stand, so eine Feministin halt, und mit einem anderen Typen, der einfach am Vorbeilaufen halt stehen geblieben ist und Fragen gestellt hat zum Islam, so mit Kopftuch, und weil das ja allerlei logistische Probleme halt hat, so Sicherheitsprobleme, weil man das Gesicht dann teilweise verschleiert und das ist halt gefährlich so, also das, ja, es halt, passt halt nicht so rein, ne? Und dann stand ich dann so da und dann so, okay, und dann meinte dann die Frau hier ihm zu sagen, dass ja, zu meinen, dass das Kopftuch so abzunehmen, so ist halt ein wichtiger Schritt, ja, würde die Integration von den Leuten hier in die Gesellschaft hier verhindern, ja, und dann stehe ich einfach so da und denke mir so, naja, halt mal stopp, ja, es ist, also Integration ist so ein zweistufiger Prozess. Einmal ist es das Land, ob es dich willkommen heißt oder nicht. Das haben wir zum Glück in Deutschland ja hier schon mit Refugees Welcome und ziemlich vielen Dingen, die man halt schon für Flüchtlinge gemacht hat und macht. Aber gleichzeitig halt ist halt der zweite Teil noch wichtig. Das ist eben die Person selbst, die halt einwandert, ob sie sich und inwiefern sie sich in die Kultur einbringen möchte und integrieren möchte in das Land. Und das ist dann halt etwas, was schon Sachen mit inbehalten könnte, wie dass man schon auf so die Gesetze in dem Land schon achtet. Auf jeden Fall. Kurze Nachfrage, meinst du jetzt einfach nur ein Kopftuch oder diese Vollverschleierung? Ja, der Typ meinte schon die Vollverschleierung. Ach so, ja. Ja, weil ich meine, ein Kopftuch, also mir persönlich, ich weiß nicht, ob das jetzt liberal ist, also das beste Beispiel war im Sommer, wo zwei Mädels sich unterhalten haben, die eine war in Hotpants und die andere war in so einem weißen Kaftan mit Kopftuch und wenn ich jetzt Töchter hätte, ich würde nicht wollen, dass meine Töchter irgendwie, die beide irgendwie rumlaufen, aber das wird noch okay, aber bei einer Vollverschleierung würde ich mir denken, so, das hat einfach Aspekte. Go for it in Saudi-Arabien, wenn du das da unbedingt willst und glaubst, das ist kulturell irgendwo okay, dann mach, aber nicht hier. Punkt. Ja, aber findest du nicht irgendwie, wenn man hier in Deutschland, was ja eigentlich sehr offen ist, ja, wenn man hier so ein Kopftuch trägt, beziehungsweise Vollverschleierung, ja, ist es nicht auch immer irgendwie ein Fuck you an die Kultur, in der du gerade lebst? Findest du? Also schon, ja. Es gibt doch auch so eine Pietisten oder sowas, die auch sich ihr so ein Kopftuch tragen und auch Zeugen Jehovas, gibt es auch ein paar Strömungen, glaube ich, die das machen. Also wenn ich jetzt so am Scheithebel sitzen würde, würde ich mir komisch vorkommen, Leuten etwas zu verbieten zu tragen oder ihnen zu sagen, was sie zu tragen haben. Also wie. Ja, sozusagen die Angst, dass durch das Verbot das erst interessant wird für die Leute. Also ich, ja, aber guck mal, das ist immer so. Ich finde es nur Quatsch. Also ich wollte dir nur jetzt recht geben, und zwar, ich finde es jetzt Quatsch, dass es Feministen gibt, die ein Kopftuch umdeuten als feministisches Symbol der Emanzipation, weil das halt ein Empowerment ist in einer so rassistischen Gesellschaft, wo ich mir denke, so, das ist doch Quatsch. Weil eben, also ich meine, das Ding ist ja einfach, guck mal, du hast ja jetzt die anderen Beispiele genannt hier, wo dann halt Frauen Kopftücher tragen. Ich glaube, bei den russischen Arbeiterfrauen war das, glaube ich, auch ganz beliebt damals. Ja, aber die Sache, also ich sehe halt eben das Kopftuch tatsächlich auch als Symbol der Unterdrückung. Ich meine, jetzt mal ohne Witz, wenn es nur ein religiöses Symbol ist, warum tragen die Männer keins? Ja, also das hat alles so eine Begründung, finde ich. Und irgendwie, keine Ahnung, da jetzt, wie du schon sagtest, da gibt die das dann noch als... als so eine Art, ja, als so ein feministisches Symbol überhaupt einführen wollen, das ist, das kann ich gar nicht verstehen. Wie soll das funktionieren? Aber glaubst du da, also glaubst du nicht, dass es eher so Kraft der Gewohnheit ist, sprich, dass du dich eher einfach nur anpasst, wie die anderen rumlaufen und du gar nicht darüber nachdenkst, sprich, die tragen es einfach, weil es alle tragen oder weil es die Mutter getragen hat und das ist, und trotzdem können wir entscheiden. Ja, ich finde, freie Selbstentfaltung sollte keine Gewohnheit sein, sondern Selbstverständlichkeit. Ja? Und wie ich gerade schon gesagt habe, also dieses Kopftuch ist für mich ein Symbol der Unterdrückung der Frau. Und deswegen hat es, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber gut, vielleicht siehst du es einfach. Aber willst du damit, das kann man ja sagen, dass ich das nicht in Ordnung finde. Und ich finde, das ist ein Symbol der Unterdrückung, ist ja alles okay. Aber würdest du das staatlich verbieten wollen? Naja, gut, das ist wieder schöne Frage. Ne? Ich meine, in Deutschland haben wir ja Religionsfreiheit. Muss man nochmal drüber nachdenken. Also ich kann da jetzt nur von mir sprechen, meiner Einstellung. Also ich finde es nicht okay. Also ich könnte mal reinspringen. Eine Konsequenz. Also wenn, dann sollte der Staat wenigstens konsequent sein, entweder wir lassen religiöse Symbole in der Öffentlichkeit zu oder nicht. Ja, also da würde ich aber auch eher sagen, also dann überhaupt keine religiösen Symbole mehr in der Öffentlichkeit. Das ist nochmal ein schönes Statement. Ich würde da jetzt auch mal gerne noch was zu sagen. Ich würde das Kopftuch, das ist so ein total arbiträres Ding. Das ist vollkommen egal. Ja? Ich verstehe schon, dass man das gerne loshaben möchte, aber ich würde einen anderen Winkel dafür nehmen, so einen Angriffswinkel. Ich würde die nächste Generation von heranwachsenden Muslimen aufklären. Ja? Ich würde auch an Schulen Veranstaltungen durchsetzen, bei denen man genau sagt, hier, das bedeutet dieses Ding, das bedeutet jenes und das ist halt die Welt, in der ihr lebt. Ja. Und dann einfach so einen Abend machen, bei dem Schüler einfach persönliche Geschichten erzählen können aus ihrem Familienkreis, aus diesem religiösen Kreis. Aufklärung ist eine gute Idee immer, aber dann gehen die nach Hause zu ihren religiösen Familien erzählen davon und dann heißt es, jetzt gehst du zum Imam und lässt dich mal richtig unterrichten, weißt du? Das verstehe ich schon, die Idee dahinter ist... Also das hatte ich selber auch schon gesehen. So. Die Idee dahinter ist nicht, dass es sofort funktioniert, sondern dass die Leute, weil sie mit einer anderen Atmosphäre konfrontiert werden, weil sie damit konfrontiert werden, dass sie woanders viel besser sprechen können, weil sie nicht daran gebunden werden von anderen Leuten, wer sie denn nun sind. Ja? So wie das halt der Imam dann macht. Ja? Aber das gibt's doch schon, oder? Aber Evo, ich weiß, dass ich vielleicht das Gespräch damit hart umlenke, aber gut. Wie passt eine differenzierte Auseinandersetzung zur Antifa über das Thema zum Beispiel? Weil im Normalfall tritt die Antifa nicht unbedingt so auf, dass es sich differenziert zu solchen Themen äußern kann. Ja, in der Regel kriegt man die ja nur mit, wenn irgendeine Demo ist und dann brüllt man sich halt nur an. Das ist ja das, was man mitbekommt. Also dieses Spektrum, du hast ja wirklich diese richtigen, ich sag mal, Untergrundaktivisten, die sich mit Tor irgendwo absprechen und versuchen, Leute zu enttarnen, die wirklich in der Provinz losziehen und Leute zusammenschlagen. Und in der Regel sind die auch gar nicht in diesen SJW-Kreisen unterwegs, weil die sich auch denken, was soll der Quatsch, wir haben Wichtigeres zu tun. Dann hast du halt wieder irgendeinen MPD-Aufmarsch und dann werden halt Studenten zusammengetrommelt, die hauen sich alle ihren EMP, Amazon, Windbreaker und... dann wird halt Parole gebrüllt. Und wenn dann Polizei dabei ist, dann will man die auch ein bisschen ärgern. Und das hat sich dann schon. Dann gehen alle wieder nach Hause und gehen noch vorher noch zu McDonald's oder sowas. Also große Auseinandersetzung ist das ja nicht. Und wenn jetzt ein Flüchtlingsheim ist, dann wird halt auch der Ronny aus der Plattenbausiedlung zum Revolutionär und dann brüllt man sich dann gegenseitig an. Also eine Auseinandersetzung ist das ja nicht. Nur zeigen wir es halt lauter und mehr. Sag mal, könntest du mir erklären, wie in der Szene von der Antifa die Argumentation verläuft, um zu erklären, wieso die Antifa faschistische Methoden benutzt? Du meinst jetzt, wenn jetzt die Polizei im Weg steht, weil wir zu den Nazis wollen, dann muss auch die Polizei bluten, in Anführungsstrichen. Ja, genau. Sowas wie der Antifa-Typ, der auch auf der Feministen-Demo dann dabei war. Die haben da auch Antifa-Parolen gerufen. Ich habe mit ihm gesprochen. Ja. Und am Anfang lächeln die halt alle, sind sehr, sehr freundlich und nett. Aber sobald man anfängt, wirklich Fragen zu stellen und wirklich Interesse zu zeigen an den Kritikpunkten, dann verschwindet es. Und ich habe ihn so gefragt, hast du denn mal mitbekommen, beobachtet, wie so die Antifa mal auf Leute auf einer Demo halt eingeschlagen hat. Ne? Und also ja, aber ist das nicht irgendwie seltsam, deiner Meinung nach? Und er so, nee, also der hat ein bisschen überlegt. Ne? Und dann meint er so, ja, wenn die Polizei dasteht und nichts macht, ja. Da würde ich quantitativ tatsächlich den, also erstmal erzählen, die meisten sind ja wirklich irgendwelche Studenten, die auch Gewalt ablehnen. Das ist auch ein häufiger Grund, warum man sich dann auch distanziert von den Leuten. Und es reicht ja aus, wenn von 100 Leuten ein Dutzend ausbricht und Scheiße baut. Das reicht ja schon aus, um eine Demo zu sprengen oder auch in die Nachrichten zu kommen. Das beste Beispiel war ja, vielleicht kommen wir noch drauf, in Magdeburg an der Uni mit der AfD-Veranstaltung über Gender, bei dem Vortrag. Da reichen ja 2-3 Deppen aus, um wirklich ganze Polizeikolonnen herzukarren und Diskussionen kurzzeitig zu beherrschen. Und ich habe das mehrmals erlebt, wenn halt, also eine häufige Argumentation, das war jetzt die Frage, ist, wenn Nazi, also jetzt, ich rede jetzt nicht von irgendeinem Aufmarsch von irgendwelchen christlichen Lebensschützern, sondern wenn jetzt wirklich irgendwie eine Rudolf-Hess-Demo oder sowas ist, dann denkt man sich halt so, das sind Nazis und die haben halt in Anführungsstrichen kein Recht zu marschieren, weil die halt das bloß dafür missbrauchen, bla bla bla. Und dann träumen wir die entweder gewaltfrei im Sinne von Deutschland verrecke oder sowas, wo ich mir denke, das ist auch Quatsch irgendwo, aber gut. Oder Bomber Harris do it again, um einfach die Nazis zu trollen. Und dann gibt es als Argumentationslinie, wenn die Polizei die Nazis schützt, dann sind sie ja auf deren Seite. So ein ganz simples Freund-Feind-Denken bei manchen. Und dann ist es auch legitim, die anzugreifen. Und da denke ich mir halt so, da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen. Wo ich mir denke, so, dann macht euren Scheiß, aber ich will damit nichts zu tun haben. Und das gibt es halt bei vielen. Und dann gibt es auch die gegenseitige Provokation durch Polizisten und dann schaukelt sich das hoch. Also wenn ich mir irgendeine x-beliebige Bedingung angucke und da behauptet jemand zu wissen, was der Eskalationsgrund war, schalte ich auch meistens ab, weil man das nie eindeutig klären kann. Das verstehe ich schon. Was ich eher nicht ganz nachvollziehen kann, ist, wahrscheinlich ist es einfach kognitive Dissonanz bei den Leuten, wenn man wirklich so drin ist und in diesem Mindset, dann fängt das ja schon klein an, ja. Dass man zum Beispiel den Kontext von faschistischen Methoden dann höher setzt, als dass es faschistische Methoden sind. Es ist Mittel zum Zweck. Also wenn es ein Mittel, wenn Gewalt ein Mittel ist, um ein Ziel zu erreichen, dann macht man das. Also soweit man, es wird ja auch unterstellt, also man, in der Regel wird auch nicht so weit gedacht, dass die Polizei doch nicht die Gesetze macht, sondern wenn die Stadt sagt, die Demo darf stattfinden, dann ist es die Polizei in der Pflicht, das auch durchzusetzen. Da kann sie nichts gegen machen. Außer, und das ist dann eine Variante vom friedlichen Protest, wo es auch für mich keine Gewalt ist, wenn du dich friedlich auf den Boden setzt und einen Weg blockierst und die dann zwingst, dass die am Bahnhof bleiben müssen. Das ist für mich eine Form von zivilem Widerstand. Die ist okay. Da ist noch keine Gewalt im Spiel. Das Ding ist aber, und da habe ich mich mit einer Polizistin mal in einer GESA, also in einer gefahrenen Sammelstelle unterhalten, die war auch ganz nett und die hat auch gemeint, wie kommt denn das zustande, dass da immer so viel, in Anführungsstrichen, Gewalt von links in die Statistik kommt. Und da hat sie gemeint, wenn man dreimal aufgefordert, also man wird in der Regel dreimal aufgefordert, sie sitzen hier, das dürfen sie nicht, das ist Nötigung, das sagen die dreimal und dann tragen sie dich weg. Und dann solltest du dich auch nicht wehren, weil sonst gibt es Widerstand gegen Staatsgewalt. Und die Nötigung fällt in die Gewaltstatistik, deswegen kommt die auch immer so krass rüber, weil in der Regel sehe ich selten, dass wirklich Polizisten ernsthaft schwer verletzt werden, sondern wenn, dann wird halt, wenn die halt in der Regel bis geschubbt und dann, um dann vorbeizulaufen. Also diese krassen Gewalttaten, okay, die auch bei Occupy zum Beispiel passiert sind, das ist ja immer noch ein ganz anderes Niveau als irgendein Salafisten-Demo, wo die mit dem Messer an die Stelle reinstechen, wo die nicht geschützt sind, was ja auch schon vorgekommen ist. Und in der Regel will man ja keine Gewalt, aber es reichen halt immer so ein paar Deppen aus, die das dann sprengen. Na ja, gut, danke, dass du das mal spezifizierst, weil ich mir schon überlegt habe, dass ja Antifa, ich meine, ich weiß schon, dass da, wie du gesagt hast, halt so eine Minderheit da ist, die das halt eskaliert, ja, und deswegen ist es halt ein bisschen merkwürdig, wenn es dann ja heißt, hier, da kommen sehr viele Statistiken halt dazu hoch. Okay, gut, danke. Gibt es denn innerhalb der, hört man mich jetzt? Ja, ein bisschen leiser, aber nicht mehr so roboterhaft. Gibt es denn innerhalb der Antifa dann auch eine, das ist jetzt wieder schlimmer. Jetzt wird es wieder schlimmer. Ein bisschen Rausch jetzt, ja. Ach man, wieso hat Firefox den Support ausgeschaltet? Ja, aber ich musste auch Chrome jetzt nehmen. Ja, aber Chrome funktioniert. Also ich will mal nochmal reinspringen, hey. Ich habe mehr und mehr mitbekommen, dass Feministen sich schon in der Mitte der Gesellschaft hier in Deutschland befinden. Ja. Überall. Ja, genau. Gut, dass du das bestätigen kannst. Meine Überlegung hier wäre ja, dass sie zumindest hier auf meiner Demo geschrien haben, kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Und meine Frage ist dann, müsste der Feminismus sich nicht jetzt selbst untermauern, weil sie ja schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und sie wollen ja das Status quo abschaffen. Sie sind aber das Status quo. Ja, aber deswegen werden doch jetzt wieder diese Sachen erfunden, wie zum Beispiel gegenderte Sprache. Und hast du nicht gesehen, das ist ja nichts, was vor 20 Jahren hochgekommen ist, sondern diese, also ich kenne auch keinen Konservativen, der irgendwie der Meinung ist, Frauen sollten für eine gleiche Arbeit anders bezahlt werden. Also dieses erste und zweite Welle-Feminismus-Ding, das wird ja auch, das ist ja Konsens, auch von liberalen, Konservativen und auch von mir aus AfD-Leuten. Es geht doch vor allem um diesen Dritte-Welle-Feminismus, der halt in jeder Ecke irgendwo eine Unterdrückung und sonst was sieht. Ja, ja, Frankfurter Schule, kritische Theorie, einfach das Nörgeln und zu nörgeln. Ja, Berlin. Aber wenn wir das bei den Feministinnen so sehen, dass ja deren Ziel erreicht worden ist und sie dann irgendwie sinnlos da sind, dann frage ich mich, ist Deutschland heute faschistisch? Also, so. Also ist Deutschland faschistisch? Also braucht man eine antifaschistische Bewegung, die den faschistischen Staat bekämpft? Also weißt du, was ich meine? Ich würde sagen, wenn die Logik bei den Feministinnen gilt, dann gilt die doch eigentlich auch für die Antifa in Sachen Antifaschismus, weil wir ja keinen Faschismus haben. Also es gibt Leute, die sehen tatsächlich die Gefahr, wenn die AfD an die Macht kommt, dann ist das der erste Schritt zu den neuen Gaskammern. Also solche Leute gibt es tatsächlich. Und da denke ich mir auch so, die AfD hat wirklich viele Leute, die nicht nur grenzwertig sind, sondern wo man sagen muss, das ist abzulehnen. Und wenn man sich so einen Höcke anguckt, das sind wirklich Personen, die leben in einer ganz anderen Zeit und wollen auch ein neues Preußen irgendwo, wo es mit Freiheitsrechten nicht so weit ist, aber es ist immer noch nicht die NSDAP, also bleibt mal auf dem Teppich. Und wenn irgendwo in der Provinz, deswegen ist vielleicht eine Antifa schon wichtig, du keine Möglichkeiten hast, irgendwo dich frei zu entfalten, weil da irgendwie halt die besoffenen Nazis irgendwo jedes Dorf feststürmen ab 20 Uhr. Das wird vielleicht im Westen weniger das Problem sein, aber im Osten hast du das Problem in der Provinz ständig. Dann ist das schon mal sowas wichtig, dass es auch eine Gegenbewegung provoziert. Es macht aber nur einen Unterschied, ob ich jetzt wirklich irgendwie, dann lass du halt irgendwie aus Baden-Württemberg ein paar Christenfundis irgendwie nach Berlin ankarren und die heulen dann halt rum, Abtreibung ist Mord. Und dann bist du halt auf der Gegenseite und brüllst dann deine anderen Parolen entgegen und dann gehen alle nach Hause. So ist das ja okay. Da muss man ja nicht keine Gewalt anwenden. Okay. Und es gibt um die Frage, warum es eine antifaschistische Bewegung braucht, ich kann dieses bürgerliche Argument, um jetzt mal das Klischee rauszuhängen, verstehen. Lass doch einfach diese Spinner einfach mal laufen und ihren Quatsch erzählen und nimmt ihn einfach nicht ernst. Das hat man ja in Dresden jahrelang gemacht und dann war in wenigen Jahren in Dresden der größte Nazi-Aufmarsch in Europa mit über Zehntausenden von Leuten. Und das willst du nicht haben, wenn du das einmal hast. Und da brauchst du dann halt schon diese Überlegung, wie kann man gewaltfrei das irgendwo verhindern? Und da sage ich mir halt so, wenn man da in seinem Selbstverständnis als Antifaschist sich auf den Boden setzt und niemanden angreift, um die zu zwingen, am Bahnhof zu bleiben, bis sie nach Hause geschickt werden, das ist okay. Das ist vielleicht für die nicht schön, aber das ist eine Praxis, die tut keinem weh. Ja. Also, ich meine jetzt hier protestieren und aufpassen, okay, Nazis raus, alles klar, aber worin würdest du eigentlich jetzt die Aufgabe der Antifa sehen? Ja, oder was? Weißt du, wie ich meine? Ja, was ist das? Saalschutz von Jugendveranstaltungen, also meintest du Saalschutz? Dass wenn du dann irgendwie in der Bar bist mit deinen Leuten und dann kommen Nazis, die wollen Leute verprügeln. Also das ist schon ziemlich wichtig. Also wenn nimm dir irgendein Dorf fest und du kannst dir die Uhr nachstellen, gleich kommt der Zug und da kommen dann irgendwie die Nazis vom Fußballspiel und die wollen Stress machen, das machen die auch, dass du dann halt irgendwo schnell Leute mobilisieren kannst. Oder du beschützt halt wirklich irgendwelche Flüchtlingsveranstaltungen, weil du weißt, die Polizei ist nicht da, es ist doch kein Kamerateam da. Das ist schon gefährlicher. Klingt ja alle schon sehr militaristisch so, ne? Von den Strukturen, also schnelle Eingreifgruppe und so. Also das ist aber wirklich nur der ganz harte Kern, die kenne ich noch nicht mal. Aber in Stuttgart kenne ich es halt auch so, dass du halt auch Gruppen von, sagen wir mal, Araber-Gangs hast, die halt auch sehr gut organisiert sind und dann auch mal kurz mit 30 Leuten dastehen. Ja. Brauchst du dann dafür eine, ich weiß nicht, Bewegung? Weißt es du, wäre was schön. Ich meinst du? Ja, also, ja, warum soll ich mich nicht organisieren in einer Bürgerwehr gegen die? Also warum ist das nicht in Ordnung und eures ist in Ordnung? Also weißt du, was ich meine? So? Also, ich würde sofort go for it sagen und mir auch denken, so, genau dafür müsste die Antifa auch da sein. Dass sie auch nicht irgendwelche anderen Truppen hast, die dann irgendwo Scheiße bauen und dann Leute zusammenschlagen oder Leute abziehen wollen und treffen sich da irgendwie auf dem Hauptbahnhof und wollen Leute antanzen und abzocken. Da müsste man ja auch losgehen und ihnen zeigen, so, nee, wir können ja warten, bis die Polizei da ist, aber ansonsten seid ihr bitte ruhig. Ja, schon, weil das ist das, was ich mir immer denke, halt Gangstrukturen, wenn die halt irgendwie in der Gesellschaft sich erstmal verbreiten nach einer Weile, da muss man halt arg aufpassen. Wir wissen ja alle, wie in den USA das in manchen Städten aussieht, also auf Gang-Partys habe ich keinen Bock. Ja, also, aber wenn wir jetzt USA nehmen, also sowohl die SJWs zum Thema Trigglypuff oder sowas, da sind wir noch weit von entfernt von Zuständen wie in den USA. Und ich glaube auch nicht, es wird noch ein bisschen schlimmer werden mit den ganzen SJW-Linken, aber so schlimm wie in den USA wird es, glaube ich, nie werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist so, das liegt auch an der Bildung, an der Bildungslücke einfach. Skyper war, glaube ich, so ähnliche Sachen schon. Also ich weiß, ich glaube, die war aus Österreich oder so. Hallo erstmal. So eine, die sich da irgendwie bei einer Vorlesung irgendwie ausgezogen hat und irgendwas von Fat Pride erzählt hat und so ein Kram. Jetzt wollte ich gerade nein sagen, aber das war bestimmt so eine dicke, ne? Ja. Ach scheiße. Ach so, das würde euch ja vielleicht auch interessieren, wo die Biologie dann doch den Genderismus irgendwo schlägt innerhalb der Linken. Das ist immer sehr lustig zu sehen, wenn die, also ihr kennt doch den Begriff Kax, ne? Also diese Hanerei. Diese Kackelflöten, die alles immer abnicken von diesem LGBTQ+, bla, und wir Weißen sind so böse und wenn du heterosexuell bist, dann bist du fast schon ein Vergewaltiger. Und die männlichen Vertreter nicken das immer alles ab und da gehe ich jede Wette ein, die hoffen wirklich darauf, dass sie da eher Chancen haben, eine flach zu legen. Und es kommt halt sehr häufig dann, gerade wenn da mal so eher konspirative WG-Treffen sind, mit wem gehen sie dann so nach Hause, die als, also das ist das Wort innerhalb der linken Szene, dass der Macker, Macho-Linke oder sowas, weil den wollen sie noch bekehren und mit denen gehen sie dann nach Hause. Und das ist halt unfassbar lustig und deswegen gibt es ja auch diesen Hass zwischen den, also ich würde wirklich sagen Hass, zwischen den eher, sagen wir mal, korpulenteren Feministen und den eher dünnen. Und dann kommt dann auch dieser Quatsch auf Tumblr mit Thin Privilege und so weiter, dann wird das auf Deutsch übersetzt und dann keifen die sich gegenseitig an. Das ist also bei manchen WG-Partys herrlich. Du kannst noch nicht mal mit denen irgendeinen Disney-Film gucken, bevor die das dekonstruieren oder irgendwie, weiß ich nicht, Baywatch feiern, weil die Mucke einfach geil ist und du als Kind das kanntest und dann müssen sie sofort anfangen, sich anzukeifen. Und gerade die Frauen, also die Feministen, die stecken sich eher gegenseitig den Dolch in den Rücken. Deswegen bin ich auch so entspannt, in Anführungsstrichen, bei der ganzen Geschichte, weil einmal diese Sprache, dieses ganze Binnenunterstrich, hast du nicht gesehen, es wird sich niemals in Gedichten oder in Musiktexten durchsetzen und damit auch niemals in der Alltagssprache. Und deswegen bin ich da auch entspannt, und weil die auch diesen selbstzerstörerischen Charakter haben. Das merkst du doch bei diesen ganzen kleinen Minispaltungen von den Gruppen, die noch betroffen sind als die anderen. Irgendwann kommen auch dann noch Asiaten und sagen so, wir sind nicht Pox, wir sind irgendwas anderes. Und dann gibt es wieder die nächste Spaltung. Dann gibt es davon noch die homosexuellen Variante davon. Und dann noch die weiblichen Homosexuellen, die dann nochmal extra Wünsche haben wollen. Also ja, das zerstört also, sich selbst früher oder später. Dass es mit der Sprache, in der gesprochenen Sprache nicht geht, ist, denke ich, klar. Aber ich glaube auch, es geht eher mehr darum, dass man halt eben die Leute darüber, dass man halt irgendwas hat, wo man sagen kann, so, ja, der macht das jetzt hier nicht, der schreibt so nicht und deswegen ist der jetzt schlecht oder so. Und dann hat man irgendwie dagegen zu opponieren, was jetzt nochmal moralische Erpressung, ja, das ist ganz, ganz groß verbreitet. Die Universitätssache angeht, also was mir aufgefallen ist, ist allerdings, dass Göttingen sehr häufig Leipzig, also auch im Internationalen, also irgendwelche Leute, die in Göttingen geforscht haben, die sind auch bei dieser UN-Geschichte mit den Frauen, He for She und dieses Zeug, also da gibt es ganz häufig irgendwie sowieso irgendwas, hat in Göttingen geforscht. Es ist schon irgendwie auffallend, also das ist irgendwie ein Hub für den Blödsinn. Also diese Krebszellen, wenn man jetzt mal die Polemik erlaubt, das scheint, also die Trefferquote, wo man sagt, wenn man die Ahnung hat, woher dieser Quatsch kommt, wenn irgendeine Witschurek im Fernsehen auftritt, zu 80% kommen die bestimmt aus Berlin und dann teilt der Rest so irgendwie auf Marburg, Göttingen und Leipzig auf. Das sind echt so diese Zentren, wo die herkommen. Und ich weiß, ich kann mir nicht erklären, woher das kommt. Kann's nicht. Hey, Evi, mal eine Frage. Wie stehen denn eigentlich die Leute da in der Szene, in der du dich so ganz gut auskennst, nehme ich mal an, dazu, dass jetzt zu der der Kampfbewegung für die gleichen Rechte für alle und so, dieses LGBTQ+-Plan, jetzt noch ein P hinten dran ist für Pädosexuelle? Wie stehen die dazu? Also ich habe nur ein, also ich muss sagen, ich verfolge das, also es sind ganz, ganz viele, die, man kriegt doch immer nur die Exoten mit, ne, die dann im Fernsehen sind oder irgendeinen Quatsch in einem Blog schreiben und das sind die, die man wahrnimmt. Die meisten, die sich auch selbst, also selbstverständlich Antifaschisten bezeichnen würden und auch kein Problem damit haben, sich eins zu eins mit Nazi irgendwo zu messen, wenn die irgendwo einer Kneipengegend irgendwie wieder Stress machen, weil die gerade irgendwie vom Wochenende vom Fußballspiel kommen. Das sind die Leute, die einfach überhaupt keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen, weil die denken so, wir haben wichtigere Kämpfe zu tun. Okay. Und diese häufige, was war die Frage? Die Frage war, wie das P für pädosexuell. Ach so, genau, ich habe einmal mitbekommen, es gibt doch dieses Aberkin. Das, ich dachte mal, das ist so ein Trollgag von gewissen anonymen Internetboards, dass es dieses Aberkin aber wirklich gibt, die sich dann so als Warm Self oder sowas beschreiben. Ja, ja, ja, genau. Das zeigt ja wirklich, wie schon gesagt, diesen selbstzerstörerischen Charakter, dass die. Also würdest du zu Leuten also sagen, dass sie nicht trans-black sein können? Und das trans-black? Achso, das ist doch diese Rachel Dolezal, ne? Die doch ja so getan hat, sie wäre schwarz. Das war geil. Und Sean King. Hey, wenn ich sage, es gibt für mich Unterschiede zwischen Männern und Frauen und es gibt auch Biologie, dann kommt ja gleich, was, die Nazis haben doch schon zwischen Männern und Frauen unterschieden, um das mal zu überspitzt zu sagen. Also diese moralische Erpressung, wenn du da nicht mitmachst, dann bist du halt, also wenn du diesen Jargon, diesen akademischen Sprech- und Standesdünkel noch nicht mal mitmachst, bist du ja schon raus. Und dann denkt man sich so, verschwende ich jetzt noch ernsthaft meine Energie, mich damit zu beschäftigen, oder mache ich einfach mein eigenes Ding? Das kriegen wir in unseren Kommentaren halt auch pausenlos, ne? Also. Und auch diese Unterstellung, wir würden irgendwie einen christlichen Staat wollen oder so ein Zeug. Und das ist ja halt auch so ein bisschen die Gefahr. Weil sind wir nicht alles Atheisten? Also sind wir nicht alles Atheisten hier? Ja, eigentlich schon, ja. Also so, super. Es gab doch den Links-Innen-Artikel über euch, oder? Ja, genau, ja. Aber der wurde doch mittlerweile gelöscht, oder? Weil ich glaube, ich habe den nochmal gesucht und anscheinend hat da mal wer geguckt und na, so ganz schlimme Hardcore-Nazis seid ihr dann wohl doch nicht. Doch, hallo. Ich habe auch keine Gegendarstellung. Das haben wir jetzt aber mühsam verdient, den Ruf, ja? Ich hatte mal eine Zeit lang eine Glatze gehabt, ja. Ich habe immer noch eine, weil die es einfach geil aussieht, weil ich eine Narbe habe. Hey. Scharf aus. Ich wollte jetzt nochmal quasi der Frage von OPEX, wollte ich mal einen Schritt zurückgehen und mal fragen, irgendwie, hast du eigentlich das Gefühl oder den Eindruck, dass halt eben diese progressive Schiene, ja, dieses SJW-Tum, dass das halt eben auch die Antifa irgendwo unterwandert, also so usurpiert hat, die Ziele hijackt und dann halt quasi die Leute für sich vereinnahmt, damit sie das machen? Ja, genau. Seit wann nimmst du das wahr? Also ich habe das, habe ich mit dem Herrn Abel in der E-Mail Kontakt gehabt. Mhm. Dort habe ich das, ich habe ja versucht, diesen Startpunkt so 2012 zu setzen. Und dort würde ich sagen, ist das ausgebrochen. Also es brodelt ja in der Szene schon länger. Und diese, was ihr jetzt progressiv, ich meine, das jetzt regressive Linke, die wirklich so diese Sprachverbote, Denkverbote, wenn du weiß bist, darfst du keine Dreads tragen, schneid das ab. Das wurde ja wirklich in der Praxis schon gefordert. Und das ist dieser Krebs, wenn der mal in der Praxis angewandt wird, dann ist das wirklich so wie Orwellsche Dystopie, dass du da wirklich wegen Gedankenverbrechen schon nicht mehr reden darfst, weil du es sowieso nicht, egal bei bestem Willen, könntest du eh kein guter Mensch mehr werden. Außer du fügst dich halt unserer Politik und machst das, was wir sagen. Und das hat halt zu diesem Bruch geführt mit so einer Berliner Minigruppe, die aus einem Dutzend oder sowas bestand, die in Köln bei diesem No-Border-Camp eben den Leuten halt verboten hat zu sprechen und selbst auch irgendwelchen Migranten, die aus dem Iran kommen oder aus Nigeria, weil das halt Männer waren, heterosexuelle, schwarze Männer, dass denen wurde verboten zu sprechen, weil die halt zum Beispiel das Wort Flüchtlinge genommen haben und Flüchtlinge ein rassistischer Ausdruck ist. Und das hat halt den Abend gesprengt und da haben sich die meisten Antifa-Gruppen und die auch da oder Flüchtlingsgruppen bla gesagt, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Und dort will ich, deswegen, also das brodelt ja schon seit Jahren. Und jetzt bricht es halt langsam aus und ich glaube, es wird erstmal noch ein bisschen schlimmer und dann interessiert die Scheiße auch nicht mehr. Die USA-Linke macht das doch jetzt durch. Ist diese Spaltung. Ist nicht der totalitäre, autoritäre Flügel der Linke einfach, der da wortwörtlich den mit Kulturmarxismus versucht Einfluss kennt ihr Skinner? Ja, kennt ihr Skinner, den Verhaltensforscher? Ja. Der hat mal was sehr, sehr Schönes gesagt, und zwar, dass Menschen, die ihre eigene Gefühlswelt nicht unter Kontrolle haben, immer das, also sehr häufig das Bedürfnis haben, andere eben vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben, weil sie es eben selbst nicht können und es nicht ertragen können, wenn Sachen gesagt werden oder geschehen, die sie selbst einfach nicht tun können, obwohl sie es wollten. Das ist so eine Dialektik, wo ich mir denke, so, das muss man erstmal schlucken und das kommt mir auch so vor. Ich habe mal in einem Seminar beim sehr geschätzten Dozenten das Wort, ich habe das vorher noch nie gehört, ich habe es einfach erfunden in dem Moment, Wohlstandsverwahrloste. Das sind für mich Leute, ja, die wirklich von der Realität komplett entkoppelt sind, die noch niemals in der Kneipe waren oder mit einem einfachen Plebs sich unterhalten haben, was deren Probleme im Leben sind. Die lesen diesen Quatsch von Judith Butler und hast du nicht gesehen, die glauben, diese Dekonstruktion ist das Beste der Welt und glauben wirklich, sie hätten die Deutungshoheit über alles, was in der Welt abläuft. Das haben aber noch niemals mit einem Flüchtling geredet. Ja, oder sowas. Es sind emotional verwahrloste Wohlstandskinder, die nie den Wert von Geld kennengelernt haben oder von Arbeit und jetzt rumrennen und einen auf Wannabe-Stalin machen. Es ja, kommt mir was, das kannst du wunderbar verwenden. Kannst du zum Beispiel sagen, ja, weiß nicht, Twitter-Feministinnen sind wohlstandsverwahrlost. Ja, ja, ich finde, ich habe diese Bezeichnung, die ist mir einfach eingefallen. Ich hatte die einfach gesagt, mein Dozent fand die cool. Ist kein besser eingefallen und zwar, wenn ich mir diese Leute angucke, sind das ja meistens immer Akademiker-Menschen. Das ist ja auch okay und soll ja auch jeder sein, wie er lustig ist, aber wenn du halt noch nicht mal im Ansatz die Realität, die Lebensrealität von auch Geflüchteten ernst nimmst, das ist ja, man kann ja wirklich sich mit dem Thema beschäftigen, ernsthaft sagen, so ist, man muss unterscheiden zwischen Asyl, Migration, Einwanderung, Einbürgerung, Integrationsprobleme, Religionskritik, wo ist die Grenze, was wir erlauben, was wir nicht erlauben. Und das interessiert die schon nicht mehr. Sondern es heißt, entweder bist du halt, wenn du dagegen bist, bist du gleich ein Nazi, also fast ein Nazi, oder du bist halt ein linksgrün versiffter Gutmensch. So kommt die Debatte halt mir im Internet vor allem vor. Und dazwischen gibt es einfach nichts mehr. Und das ist halt, was mich einfach so ankotzt und auch. Ist er abgeschnitten? Oh, nee, der ist raus. Der ist irgendwie. Der hat, der hat das Fenster bei sich zugemacht. So. Rage Quit! Hier, kleiner Test, versteht man mich jetzt okay? Immer noch ein bisschen groß. Ja, es knistert. Ja, genau. Richtig. Ja, hallo. Da hast du mich aufgehauen. Tut mir leid. Ja. Ich hab mir da was überlegt. So eine Frage. Du hast ja gerade so schön drüber geredet hier, wenn du kritisierst, bist du gleich Nazi. Ne? Ich denke mir so, es gibt ja dieses Progressive Stacking und Intersektionalismus jetzt. Und ich denke mir so, wie viele Identitäten und wie selten sollen die sein, damit ich sozusagen aufwiegen kann, solche Bemerkungen von mir geben zu dürfen. So. Ja, du musst halt zum Beispiel sagen, dass, also in diesem Akademikersprech von diesen Critical Whiteness-Spinnern, musst du dann halt zum Beispiel sagen, ich als cis-normativ geprägte, männlich sozialisierte oder frauisierte Person, bla bla bla. Dann hast du schon mal den Jargon drauf, um zu sagen, aha, ich gehöre trotzdem zu den guten Weißen, auch wenn ich eigentlich böse bin, schon prinzipiell von der Geburt her. Ja, aber pass auf. Dann kannst du anfangen. Ich habe ja noch mehr im Petto, okay? Ich bin ein Einwanderer, ne? Hier in das schöne Land hier. Ich habe. Du bist aber weiß, das ist das Problem. Nein, Moment. Ich bin nicht weiß. Ich sehe weiß aus. Ja. Dabei habe ich sehr, sehr, sehr viele verschiedene Ethnien, die noch in der so einer kleinen Minderheit sind, dass sie in Sibirien sogar noch sind. Ja. So, kann ich das rauszischen? Nee, den Minderheitenbonus hast du nicht, weil du äußerlich als weißer heterosexueller Mann rüberkommst, ist vorbei. Okay, aber was ist, wenn ich mir Blackface anmale? Darf ich dann? Wenn streng genommen nach ihrer Ideologie müssten sie sich ja akzeptieren, weil ja auch dieses Trans-Schwarze sein müsste. Ja. Also wenn du das schon dein Geschlecht wechseln kannst, müsstest du so auch dein Alter wechseln können und deine Herkunft, wenn du das willst. Wenn du dich als schwarzer Delfin identifizierst, musst du das eigentlich auch können. Also es ist ja zumindest der gleiche dekonstruktive Anspruch. Ich weiß nicht, also die würden natürlich sagen so, na, das ist ja aber nicht in Ordnung, weil das, was heißt es, delegitimiert Gewalterfahrungen von Geflüchteten, Ninnen und sonst was. Und das ist doch der Hauptgag, worauf ich hinaus will. Das zerstört sich doch selbst. Wenn du das ernst nimmst, müsstest du dir ja aussuchen können, was du willst. Und das, da kriegen die dann auch selbst mit, so ganz kohärent ist diese Weltsicht wohl doch nicht. Und umso frustrierter reagieren sie ja dann auf Leute, die dann so ein bisschen trollen. Deswegen sind ja die Lefty-Pol und Pol-Leute auf gewissen anonymen Boards meine Helden, weil die damit entlarven. Und ich habe tatsächlich gedacht, dieses Asakin oder plus Pädophil hier, habe ich jetzt gelernt gerade, okay. Ich dachte immer, das sind Trolle gewesen, aber die gibt es ja dann wirklich. Oder auch diese Fury-Spinner, die haben sich versucht, auch an die anzuschließen und sagen so, hey, wir sind auch, möchten auch anerkannt werden als schutzbedürftige Minderheit, weil wir halt irgendwie Metal Pony feiern wollen als erwachsene Männer. Keine Ahnung. Ja, Mann. Und das zerstört, ich meine, ich denke mir, mach doch einfach. Ich bin sehr entspannt und denke mir halt so, wenn du unbedingt dich nicht als Frau oder als Mann siehst, sondern als irgendwas dazwischen, mach doch. Aber wenn du mir jetzt ankommst, du musst jetzt mein richtiges Pronomen benutzen, sage ich halt, fick dich, ich habe andere Sorgen in meinem Leben. Also, wie versuchst halt du? Aber wenn du, ja, ich meine, das ist ja einfach mit dem fick dich und mit dem Pronomen, aber wenn dich der Staat dazu zwingen möchte. Oh ja. Wir wollen auf EU-Ebene Pronomen genauso schützen, wie wenn du Volksverhetzungen betreibst und den Holocaust. Musst du so eine krasse, gehe ich ganz stark. Das hast du, war das nicht in Kanada mit John Peterson? Warum Kanada auch, aber wir haben in der EU Papiere, die sagen, für Gender Mainstreaming werden wir die Pressefreiheit einschränken müssen und man bekommt dann Sprachcodes, die man in Medien verwenden darf. Um den Kommunisten raushängen zu lassen, gehe ich ganz streng dialektisch daran und sage mir, go for it, mach das. Genauso wie diese Taskforce von Heiko Maas nach Anti-Fake-News-Koalition und wir lassen mal Journalisten Kriterien aufstellen im Segen des Staates, um Fake News zu entlarven. Weil dann müssen sie einmal die Kriterien offenlegen, was Fake News sind, und dann schießen sie sich selbst damit ins Bein. Genauso wie, wenn die wirklich von oben, vom Staat heraus, Sprachvorschriften vorgeben, damit provozierst du ganz, ganz starke Gegenbewegung. Und ich bin dafür, dass sie das machen, einfach um zu zeigen, wie zerstörerisch das wirkt. Bin ich voll dafür. Ja, aber, mach das. Aber das Ding ist ja, guck mal, weißt du, dann haben die Taskforce und stellen die Regeln auf, ja, die Leute merken, irgendwas stimmt da nicht, zum Beispiel werden halt gewisse große Seiten von diesen Regeln ausgenommen, ja, also davon gehe ich jetzt mal aus, so der alte Pessimist, der ich bin. Und selbst wenn dann halt eben diese Bigotry, ja, dieser Bias absolut offensichtlich ist, was glaubst du passiert dann? Meinst du wirklich reagieren und sagen, ja, vielleicht war das keine gute Idee, oder machen die dann Double und Triple Down? Wie du wirst die Leute alle einfangen können, die sonst nie zur Wahl gegangen sind, oder auch die sagen so, no, wenn das Wetter schlecht ist, gehe ich nicht wählen. Die Leute kriegst du dann alle sofort, wenn du als Partei dann sagst, so, wir löschen diese ganze politisch korrekte Scheiße. Und das wird den Linken auf die Füße fallen, genauso wie auch die fehlende Religionskritik den Linken jetzt auf die Füße fällt, dass sie sich mit konservativen Islamverbänden auch gemein machen. Genau das wird ihnen auf die Füße fallen, wenn die bei dem Spiel hier mitmachen, dass ein Staat tatsächlich Sprachvorschriften macht, als auch sich anmaßt zu behaupten, was sind echte Nachrichten und was nicht. Damit können sie so ein bisschen verlieren. Ja, aber weißt du, wie ist das? Warte mal. Also du sagst ja gerade, es wird den Linken auf die Füße fallen, also halt eher gut tut. Tut schon. Ja, ja. Aber der AfD doch auch, ja, die sind ja auch sehr medienkritisch. Ja, meine ich doch auch. Ich meine ja auch, dass die Linken müssen durch einen ganz, ganz schmerzhaften Lernprozess kommen. Ah. Ach so, also deswegen, sorry. Ja gut, ich habe sich gleich... Deswegen meine ich, Gottwald macht das, nicht weil ich es überzeugend finde. Weil das mit dem auf die Füße fallen, ich frage mich halt so, im Iran sind es ja auch die auf die Füße gefallen, dass die Linken sich mit den Muslimen zusammengetan haben. Ja, kennst du Mila Ahadi? Ja, also weißt du, vom Zentralrat der Ex-Muslime, die ist ja deswegen, die ist auch in der Giordano-Bruno-Stiftung, die hat mit der Giordano-Bruno-Stiftung den Zentralrat der Ex-Muslime gegründet. Und da auch kleiner Funfact, um den Bogen wieder zur Linken zu schließen, die Linksjugend NRW hat mal eine Veranstaltung mit der Mina Ahadi geplant. Also für die Zuschauer, die es nicht wissen, die Mina Ahadi, die musste aus dem Iran fliehen, die Eltern waren Kommunisten und die haben halt zusammen mit anderen Menschen der Bevölkerung halt den Schah gestürzt, aber nachdem dann die Islamisten an der Macht waren, haben sie natürlich alle gejagt, die nicht islamistisch waren, und dann musste die auch fliehen. Und die regressive Linke hat natürlich sofort protestiert, weil die Mina Hadi natürlich eine Laizistin ist und sagt, so Religion hat, wenn dann überhaupt, eine Privatsache zu sein. Da hat sich keine Religionsgemeinschaft hat sich in die Politik einzumischen. Natürlich kritisiert sie damit auch gleichzeitig den Islam und nicht nur das Christentum oder das Judentum. Und damit heißt es dann so gleich, sie ist Rassistin und das könnt ihr doch nicht machen als Linksjugend NRW und bla bla bla. Und dann haben sie auch so die Leute gefragt, so, seid ihr bescheuert? Wollt ihr ernsthaft jetzt einer iranischen Flüchtlingen und Rassismus unterstellen, weil die halt den Islam kritisiert, fliehen musste vor Islamisten, und ihr unterstellt den Leuten echt ernsthaft Rassismus? Das hat doch Tradition. Sieh dir doch Das ist aber ein Lerneffekt, den man jetzt braucht. Ich frage mich nur, wie lange der dauert, der Lerneffekt. Also auch mit allem Respekt vor den Muslimen selber. Ich war beim in Tunesien beim, wie heißt es nochmal, World Social Forum. Da habe ich mich auch mit den Leuten dort unterhalten und habe ich mich halt auch über Tarahush, wie heißt es nochmal genau? Tarahush kam her. Ja, unterhalten. Und ich dachte mir halt, als die Flüchtlingskrise losging, alle haben geklatscht und meinten, die finden es wunderbar, was jetzt passiert, dachte ich mir, jetzt warten wir mal, wie lange das dauert, bis halt Tarahush Gemar jetzt hier gespielt wird. Und da habe ich halt von den Linken irgendwie gar nichts gehört. Die waren da alle ziemlich busy zu sagen, oh mein Gott, die AfD, die wird uns vernichten. Hey, ich weiß es gerade nicht, wie heißt hier unser sibirischer Migrantenbonusmensch. Wie heißt er? OPEC-Sop. Ja, er hat es schon erwähnt mit dieser Soft Bigotry of Low Expectations, also dieses Unterstellen, Also wenn man jetzt den Islam kritisiert, dann ist das den, das kann man den Moslems nicht zumuten, weil die sind kulturell noch nicht so weit. Und deswegen Fall den Islam kritisieren, weil das spielt den Rechten in die Hände. Das ist halt diese Denke dahinter. Und die findest du halt sehr häufig. Nur entwickelt man sich doch, wenn man Fehler gezeigt bekommt. Wieso, wenn du Zustimmung kriegst in deiner Echokammer und du bist davon überzeugt, dass alles richtig ist? Ja, nur geht es den Linken nicht darum, dass man Fehler beseitigt? Geht es ja klar, darum, es gibt doch, deswegen bin ich geht, würde, ihn, ja. Geht es ihnen wirklich in erster Linie zur Erhaltung des so Sicherstellen des eigenen Überlebens, dass man immer so einen kleinen Bock hat, den man da als Sündenbock verwenden kann und sagen kann, hier, die Bösen da und wir beschützen euch, weil die Linken sich quasi irgendwie da jetzt so reingepackt haben, als seien sie die Schiedsrichter. So. Und haben demnach auch dann die Deutungshoheit, was diese Sachen angeht. Da frage ich mich so, ihr müsst doch irgendwann mal merken, dass es niemanden mehr zu verteidigen braucht. Ja, also gerade suchst du dir die falschen Verbündeten aus. Also wenn du dir, also ich sehe halt diese Konfliktlinie, wenn man jetzt das parteienabhängig macht bei Die Linke, Partei Die Linke, ist ja bei den eher erlebnisorientierten Mitläufern dieser Lackmustest pro Israel oder pro Palästina. Bei den Grünen ist mir eher so der, kommt mir das eher so vor, das ist eher so diese SJW-verseuchte Scheiße, die dieses Appeasement betreiben möchte, einfach nur, und das natürlich auch anderen irgendwo in Anführungsstrichen aufdrängt, im Sinne von einer moralischen Erpressung, weil wenn du nicht mitmachst, bist du ja schon Rassist. Das ist ein ganz, ganz häufiger Moment, weil du willst ja selbst nicht als Rassist gelten und hast dann auch Angst, dann dagegen zu sprechen. Und deswegen brodelt es ja auch in der Linke halt. Deswegen. Könntest du eigentlich mit den Ansichten, die du hast, mit deinem Namen einstehen in der Szene und würden die Leute dich dann nicht irgendwie dafür rausschmeißen quasi? Je nachdem, wo man ist, ja. Also ich meine, hier bin ich noch eigentlich froh, weil auch wenn du halt Leute hast, die andere Positionen vertreten oder eher, also so diese ganz krassen autoritären Linken sind mir hier noch nicht begegnet und ich denke mir immer noch so, du kannst mit denen immer noch reden und auch, wenn ich mir jetzt die Uni angucke, im Fasra, wer da alles drin sitzt, die sind immer noch cool damit, lass andere Positionen zu und diese Regressiven, diese Autoritären, die das wirklich unterdrücken wollen, habe ich jetzt persönlich nur, wenn er mal irgendwo anders erlebt, aber noch nicht in meinem Umfeld, deswegen bin ich damit eigentlich noch cool, weil was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Die zerstören sich dann selbst oder sind so isoliert, dass sie nur noch für sich selbst sprechen und dann etablieren sich doch Gegenbewegungen und wieder andere Gruppen. Mhm. Also ja, du würdest schon sagen, dass es im schlimmsten Fall passieren kann. Also im schlimmsten Fall kann passieren, dass du das dann nicht mehr abwählen kannst, weil sie sich dann irgendwelchen Kram überlegen. Also wenn du solche Sachen überhaupt nicht mehr äußern kannst, solche Parteien, die gegen Genderkram sind, von vornherein gar nicht zur Wahl stehen. Ach, das glaubst du wirklich, dass das passieren könnte? Also im schlimmsten Fall? So, also ich sehe in Deutschland eher das Problem, dass wir in eine linke totalitäre Gesellschaft abdriften, wie in eine rechte totalitäre, also wesentlich mehr. Und ich sage das als jemand, der früher regelmäßig Linke gewählt hat. Also in Selbstreflexion. Bin ich halt der Meinung, ja, ich habe ja eigentlich auch so einen progressiven Hintergrund halt über die Piratenpartei, die ja jetzt auch nicht gerade konservativ war. Und da habe ich das ja auch gesehen, wie dieser Kram hochgekommen ist und dann irgendwie. Ja, da gab es ja auch diese moralische Erpressung, soweit ich mich erinnern kann. Also dieses ständige, du bist ein Rassist, wenn du das und das sagst, wenn wir das fordern, dann sind wir ja nicht besser als die Nazis und bla bla bla. Ja, also die Piratenpartei hatte quasi so ziemlich parallel zum Atheismus in Amerika halt diese Infiltrierung gehabt, wo es dann plötzlich nur noch um Frauen ging und um, ja, wie viele Geflüchtete kann man irgendwo unterbringen und lauter so ein Kram. Also ich sehe diese Gefahr, also einmal musst du dazu gewählt werden und zweitens glaube ich... Es gibt ja schon genug Leute, die halt eben auf Europaebene, also das wird ja leider auch viel mit NGOs gearbeitet. Also das haben wir hier auch schon herausgearbeitet, dass so Sachen... Aber wie mächtig sind die für den Durchschnittsmenschen? Sind die wahlentscheidend? Also oder meinst du, durch diese Hintertür kommt diese Sprechverbotskacke rein? Ja, das provoziert doch die Leute dann abzuwählen. Diese Sachen, die Ewel gerade angesprochen hat, vieles davon kommt über irgendwelche NGOs. Das ist halt so, dass Europa sich damit berüstet, dass man da halt eben irgendwelchen NGOs Einflussmöglichkeiten gibt. Dass man viele NGOs hat, viele Thinktanks, dass man super klug ist, super tolle Politik macht und dass man Sachen vorschlägt wie Toleranzcamps, wo du deine Hate Speech verlernen tust. dass du als, als Jugendlicher... ist das jetzt ein Gag oder gibt es da schon Pläne für? Also da gibt es Pläne. Da gibt es Pläne für. Also wir reden jetzt von so einem Diversity-Training, was irgendwelche Leute machen, um sich da irgendwie einen Stempel zu geben. Wir sind so aufgeklärt oder reden wir jetzt wirklich von staatlich geförderten Institutionen? Also es gibt so ein Papier von der Gender Diversity Unit, was wir hier auch schon mal uns durchgelesen haben. Da steht halt drin, dass es irgendwelche Camps für Frauen geben soll, wo die Feminismus lernen. Und da steht drin, dass man die Medien gleichschalten soll, dass da quasi, um Gewalt gegen Frauen zu verhindern, man die Medien gleichschalten soll, dass die quasi nur noch feministisches Dogma irgendwie raushauen. Aber glaubt ihr nicht, dass da die Gegenbewegungen in der Gesellschaft so groß werden, sowohl von der Juristerei bis hin zum Durchschnitts-Ronny in der Provinz, die sagen, das geht auf gar keinen Fall? Und da würden ja auch genug Intellektuelle des öffentlichen Lebens nicht mitspielen. Also die Istanbul-Konvention, die ja auch von Europa kommt, die wurde ja einstimmig angenommen. Zu deiner Hinterfragung, also normalerweise funktionieren diese Dinge nicht direkt so, wie sie auf dem Papier stehen. Ja, das wäre schön und gut, aber du hast schon recht, da passiert einfach, es gibt sehr viele Faktoren, die da nicht mit drin sind. Ja, die Sache ist einfach nur, dass man sich trotzdem in diese Richtung hin bewegt. Und dass man es sowieso umsetzen wird, im Endeffekt sickert es quasi dann in die Rillen rein, in die es dann ja reinsickern kann. Also reden wir jetzt dann Bildungsreformen oder über jahrelange hinweg Umerziehung der Gesellschaft. Also vielleicht bin ich auch wirklich einfach jetzt nur doof und verstehe es einfach nur nicht. Also ich stelle mir jetzt vor, reden wir jetzt irgendwie, wir haben jetzt öffentliche Schule, keine Privatschule, und in der öffentlichen Schule, da gibt es irgendwie erst deinen Abschluss, wenn du noch ein Gender Diversity Training gemacht hast, irgendwie sowas. Genau. Also ein Freund von mir. Und du wurdest auf dem Schulhof erwischt, wie du ein Hate Speech Wort verwendet hast, und dann kommst du für 2 Wochen in Umerziehungscamp. Also ein Freund von mir hat mir erzählt, dass er in Wien halt an einer Schule ist und dort es Genderbeauftragte gibt. Ja, und dann auf die Frage, was die dann da machen, ja, keine Ahnung was. Aber diese ganze Sache von Tolerance Counseling und so und Diversity Training, das ist in Amerika sehr, sehr weit verbreitet. Und wenn man einfach dem schon Muster glaubt, das sich sehr stark profiliert, dass das, was so an Trends in Amerika anfängt, sich hier wie so ein Echo durchsetzt, wird das schon kommen. Es wird nicht hier trainiert, es wird in Amerika trainiert und dann wird es hier in der schon vortrainierten Version übernommen. Okay, also ich würde jetzt behaupten, es wird auf jeden Fall mit diesem SJW-Kram noch ein bisschen schlimmer werden, bevor es besser wird, aber mir fehlt jetzt noch irgendwie die Fantasie, mir wirklich vorzustellen, dass die Bevölkerung in Anführungsstrichen so, egal ob wie in kleinen Schritten das kommt, dass die das wirklich mitmacht, weil das könnten manchmal konservative Gruppen vor sich rechtfertigen. Wenn du diese Ansichten erstmal verboten hast, dann hast du ja das Problem. Dann ist es ja im Prinzip, dann merken die Leute ja gar nicht mehr, wie viele ihrer Nachbarn überhaupt die gleiche Ansicht haben wie sie. Wir haben ja über ein Maß haben wir ja auch die Einschränkung der Meinungsfreiheit und die Androhung von Strafen für jegliche Online-Kommunikation von größeren Firmen, die irgendwie wichtig sind in Sachen Kommunikation, dass sie sofort schnell löschen müssen und wenn sie nicht im vorauseilenden Gehorsam löschen, dass sie Strafen angedroht bekommen. Und dann tut man noch bundesweit inszenieren, dass man ein paar Leute verhaften tut und dann tut jeder ein Stück weit mehr das Maul halten. Also wortwörtlich, das ist der vorauseilende Gehorsam. In China funktioniert die Zensur auch nicht anders. Und was die NGOs, die da mit drin hängen, die haben auch ganz klare Vorstellungen davon, wogegen man da vorgehen muss. Das haben wir ja auch schon lang und breit beobachtet und seit Monaten verfolgt. Das sind ja so Sachen wie die Amadeo-Antonio-Stiftung und so. Und die sind halt eben auch sehr auf diesem... Das ist nicht mein Kostüm. Das ist nicht mein Kostüm unter anderem, aber die sind halt auch der Meinung, dass halt eben Sexismus nur gegen Frauen sein kann. Und ich gucke mir dann aber die Reaktion, wenn ich dann einfach in der Kneipe bin oder mir dann die Reaktion auf irgendeine Gender-Debatte bei Hart aber Fair dann angucke, die Menschen, der Durchschnittsmensch, der ist schon ein bisschen weiter als diese ganzen verquaksten Germanistik-Studentinnen, die irgendwie sonst im Leben nichts geschissen bekommen haben. Aber das hängt ihnen nicht davon ab, dass sie trotzdem Gesetzesveränderungen machen. Da fehlt mir echt die Fantasie, wirklich, also diese Angst habe ich tatsächlich nicht, dass das über die Hintertür eingeführt wird. Moment, ich muss das jetzt mal eben kurz nochmal klarstellen. Wer weiß denn, wie viele von diesen Hart aber Fair-Sendungen es noch geben wird in Zukunft? Weil die eine von denen ist ja schon mal im Giftschrank gelandet und auch dieser eine Kabarettist, der sich über die Antonio-Stiftung da lustig gemacht hat. dem ja, sein. Dann kriegen wir den nächsten Trump. Wenn das wirklich so kommt, dann kriegen wir den nächsten Trump halt auch. Und du hast jetzt fast die Sendung mit der Witze schlecht. Also ich würde es eher schlecht finden. Also bei allem, wie wir uns hier darüber lustig gemacht haben, ich will so einen Donald Trump auch nicht als... Aber das verstehen ja auch noch nicht mal die Journalisten. Also 90% der Journalisten haben ja immer noch nicht gerafft, warum Trump gewählt worden ist. Und nicht, weil er so toll ist, sondern weil sie Clinton nicht wollten. Aber ja, das liegt auch daran, weil sie ja immer einen Double Down machen. Das ist uns ja auch schon häufig aufgefallen. Also ja, die Feministen feiern ja Clinton, obwohl die Geld von Saudi-Arabien bekommt. Und Katar, also... Ja, die Infos bei denen nicht angekommen. Da würde ich kurz einhaken wollen. Du hast vorhin noch auch die Linke erwähnt. Die Linke, die hat ja Abgeordnete auf die Krim geschickt zum Referendum angucken. Auch von der AfD waren Abgeordnete dort. Und die SPD, die hat Gender Mainstreaming im Grundsatzprogramm. Und die Linke hat Verbindungen zu Russland, Verbindungen zum Kreml, Verbindungen zum Putin und halt auch ihre Kulturlinke, also Kulturmarxismus mit dem Programm. Was würde ich denn jetzt wählen wollen, wenn ich irgendwas für einen Arbeiter mache? Wenn ich jetzt Gender gar nicht wählen will, aber Arbeitsrechte haben möchte, wen kann ich denn wählen? MLPD? Oder ich habe also, es gibt zwei Sachen, wo mein Aluhut brennt. Das ist einmal MLPD, dass die vom Verfassungsschutz unterwandert ist, und zweitens ADHS. Thematik, dass da das Medikament vor der Diagnose war. Und dann gibt es ja noch die DKP, aber das sind, also MLPD und DKP sind, soweit ich weiß, Rentnervereine. Die treffen sich halt zum Schachspielen und träumen noch von einer großen Revolution. Aber ich meine, was diese Gender-Sachen, die werden von den Parteien, die ja für den Arbeiter da sein sollen oder für die kleinen Leute, die nicht mehr so viel Lust auf neoliberale Agenda 2010 haben, die tun jedes Mal, wenn sie mehr Geld abstimmen, mehr Gender Mainstreaming abstimmen und tun mehr Meinungsfreiheitseinschränkungen abstimmen. Und deswegen ist irgendwie für mich die Linke jetzt sozusagen auf einem sehr, sehr, sehr dünnen Eis. Ja, also gesellschaftlich ist gerade dabei zu kippen, weil es gab doch diese ganzen Diskussionen um Sarah Wagenknecht. Das ist auch vielleicht eine lustige Anekdote auch für die Zuschauer, wo ich dann mal als Nationalbolschewist vor ein paar Monaten bezeichnet worden bin. Da ging es um diese, da hat sie sich doch im längeren Interview, weiß, war das mit der Zeit, oder mit der FAZ, hat sie dann mal gemeint, man soll doch bitte mal unterscheiden zwischen Asyl, Migration, Einwanderung und so weiter und so fort. Und wer das Gastrecht missbraucht, der muss raus. Und da gab es einen ganz großen Aufschrei innerhalb der Linken, wo, obwohl sie Binsenweisheiten erzählt hat, die jeder normale Mensch unterschreiben würde. Und dann kommt das Ding, da gibt es doch diese Spinner, die immer nur Borders, No Nations brüllen auf irgendeiner Demo, wo man denkt, okay, das kann man machen, weil das ist auch für die Bewegung auch gut und auch fürs Zusammengehörigkeitsgefühl. Aber in absehbarer Zeit werden einfach keine Staatsgrenzen ausgelöst, selbst wenn es die beste Utopie der Welt wäre. Und deswegen musst du auch in nationalen Grenzen denken und arbeiten. Und dann kommt der Spruch, du bist Nationalbolschewist, und dann konnte ich die Person schon nicht mehr ernst nehmen, aber habe sie noch gebeten, mich wenigstens als Genosse Kamerad zu bezeichnen, um zu zeigen, wie meine Verachtung irgendwo spielerisch noch, naja, das bringt halt nichts, wenn du die Linke... ich denke mir immer halt, ich bin ein Pragmatiker, denke mir halt so, im Kapitalismus wirst du im Parlamentarismus nicht abschaffen können, selbst wenn alle dafür wären. Aber mir ist immer noch ein Kapitalismus mit Mindestlohn besser als einer ohne. Von daher kann man immer in kleinen Schritten schon was verändern und verbessern. Herr Ebi, du hast gemeint, dass dir die Fantasie da noch ein bisschen zu fehlt, dir das so vorstellen zu können. Du stellst dir das wahrscheinlich auf einen falschen, auf einen viel zu kleinen Rahmen vor, also Zeitrahmen betrachtet. Ja? Die Idee hier ist ja nicht, dass die Generation, die jetzt existiert, da mitmacht. Die Idee ist, dass die Generation, die dann von der zweiten, dritten, vierten, fünften Generation nach der Veränderung schon auf staatlicher Ebene, ja, dann schon nichts anderes kennen wird. Die Idee ist halt davon, dass wenn du die Gegenwart kontrollierst, kontrollierst du auch die Vergangenheit. Und wenn du das kontrollierst, dann kontrollierst du die Zukunft. Du hast die Möglichkeit, Sachen an- und auszuschalten, wie es dir gefällt. Normalerweise funktioniert es so, dass sämtliche Ideen und sämtliche Entwürfe im öffentlichen Gespräch darüber stehen und fallen würden, je nachdem, wie viel Wert sie in sich tragen. Ja? Wenn du aber schon Systeme hast, die die Informationen entweder mit Rauschen bombardieren, sei es jetzt zum Beispiel mit, du musst bestimmte Standards verfolgen, damit du überhaupt irgendwie Gehör bekommst, ja? Oder sei es eben das komplette Ausschalten von bestimmten Themen, ja, ist trotzdem ein Eingriff in diesen Verlauf, was sich halt nur für die Leute verbessert und durchsetzt, die gerade die Politik machen. Und wenn die jetzt, sagen wir mal, so dieses Ministerium für das Ministerium des Inneren so eine Taskforce, ein Abwehrministerium bilden will und wird gegen Fake News, ja, dann brauchst du einfach nur eine politische Veränderung im Land und schon können die Leute hinkommen und einfach die Polarität umkehren. Dann ist alles, was vorher als Fake News gelabelt wurde, auf einmal die realen News und der Rest ist Fake News. Und jetzt stell dir mal weiter vor, wenn wir jetzt schon ohne den Staat mit solchen Auswirkungen haben auf die Presse, wie die Presse dann funktioniert. Stell dir vor, du bist ein Journalist, du bist bereit, deinen Job zu machen, du willst wirklich gute Arbeit machen. Aber dann kommt der Staat hin und sagt, ja, für das, was du da machst, geben wir nicht den Stempel. Wir geben dir nicht den Stempel von, ja, das ist definitiv keine Fake News. Deswegen mach mal lieber das, was wir wollen. Mach mal lieber das, was hier so das Land von dir möchte. Und dann hast du schon eine Propagandamaschine im Land, die sich nach der Politik richtet. Und das ist keine vierte Gewalt mehr im Land, so wie normalerweise die Presse wäre. Deswegen ist alles umsetzbar, es ist alles möglich. Und es fängt auch wirklich von oben an. Wenn es sich nach oben durchsetzt, bleibt es da. Wenn es erstmal verkeimt ist und da drin ankommt, egal in welcher Form, wird es ausgebaut, weil nämlich ein Präzedenzfall gesetzt wurde. Um es schnell zu beantworten, also sowohl in der DDR oder auch Sowjetunion, wenn dann wirklich der Staat versucht, auch ausgelagert über NGOs etc. pp., so eine derartige Meinungskontrolle zu machen, hatten die damals noch nicht mal das Internet, was sie so ganz krass kontrollieren konnten. Und dass die Bevölkerung immer schon ein Suspensorium dafür hat, was ist Bullshit und was nicht. Und dann lagert sich das aus und man nimmt das, was dann die öffentlichen Organe vernehmen, nicht mehr ernst. Und die Rentnerin zu Hause, die guckt sowieso den Scheiß. Also die wird keine Beeinflussung großartig mitbekommen. Und die anderen Leute, die im Internet sozialisiert sind, die kriegen das ja dann auch eher mit, was da für Scheiße abläuft. Du nimmst wieder den Rahmen viel zu kurz. Die Idee dahinter ist nicht, dass du jetzt sagst, in welchen Rahmen es sich noch im Rahmen hält und dass es da noch nicht über diese Grenze durchkommt. Die Idee ist einfach nur, wie gesagt, wieder die Richtung, in die es geht. Die Richtung, in die es geht, ist, wenn man davon ausgeht, dass es so passiert, eine Dystopie. Ja, und wenn dein einziges Argument ja die Zeit ist, über die sich das erstreckt und die Leute, die das ja mitbekommen, so ein klarer, normaler Gedankengang bei Menschen ist ja so der normale, saubere Verstand. Aber der kann auch stumm geschaltet werden. Sämtliche Dinge, die eingeführt wurden in die Gesellschaft, sämtliche Normen und Regeln, können genauso... Das ist schon ganz lustig so. Also ich würde zugestehen, dass dieses Nudging, oder wie das heißt, dieses Stück für Stück implementieren, dass das am ehesten gefährlich ist als irgendein Diktator, der einfach sagt, das ist jetzt so und wer dagegen ist, den bringe ich um. Das also, ist richtig, aber mir fehlt wirklich, da muss ich dann mich wiederholen, die Fantasie zu weit. Es ist genau das Gegenteil, weil ein Diktator, also jetzt erstmal in der demokratischen Gesellschaft hier, wenn der jetzt kommen würde, das wäre ja genau nicht Nudging. Das wäre, der kommt hier hin und dann kann man sagen, oh scheiße, hier geht jetzt was ab. Wir müssen dagegen was tun, weil das wirklich merkbar wäre. Der würde sich vielleicht auch nochmal wählen lassen. Dann würde gegen den halt Propaganda gemacht praktisch, beziehungsweise halt Wahlkampf. Und das wäre dann halt im öffentlichen Geist praktisch präsent. Was du aber jetzt hast, ist, dass gewählte Politiker Sachen umsetzen, die sie überhaupt nicht in ihrer Plattform drin hatten eigentlich, wurde nicht drüber geredet. Die machen keine Werbung damit. Und die werden dann halt von NGOs wie Amadeo Antonio und so weiter stark beeinflusst. Das hast du bei Heiko Maas massiv, dass der halt jetzt so Hate Speech und so weiter umsetzen will. Und wenn das erstmal raus ist, dann ist das erstmal Status Quo. Und das zu ändern, wird dann extrem schwierig, weil praktisch dagegen reden ist schon mal Hate Speech. Oh, aber es gibt doch die Gegenaufklärung wird dann im Internet stattfinden. Gehe ich ganz stark von aus. Ja, aber ist ja strafbar, ne? Da müssen sie aber dann wirklich Millionen von Menschen einsperren und das trauen die sich, glaube ich, auch nicht. Ja, oder Shadowban oder selektiv Tweets löschen oder auf Facebook Fake News löschen oder dann, Hate Speech. Ich hätte noch zwei Fragen vom Publikum. mit den, also von der Diskussion her bisher so. Also wir hatten eine Frage von, aus dem Publikum. Lieber Gast, merkst du nicht, dass du wirklich nicht der bist, der in die Antifa als sich zugehörig verstehen würde? Du verteidigst ja eine Gruppe, die mit dir nichts zu tun haben wollen würde, wenn sie deine Worte hier dir zuordnen könnten. Würde mir schwer vorkommen, weil ich auch die Leute kenne, die, die dann auf den Demos sind. Und die nimmt man leider halt nicht wahr, außer halt im Fernsehen. Nur interessieren die sich halt nicht für diesen ganzen dritte Welle-Feminismus-Quatsch, weil die sich denken, was soll's, lass die ruhig machen und wir machen unseren Kram. Okay. Also diese, und die andere ja. Sache wäre noch von einem anderen Zuschauer, frag ihn bitte, was er zu Drohungen gegen Doktorand oder vulgäre Analyse, also was du davon hältst. Wenn Drohungen oder die Weltform oder was? Ja, nee, Drohungen von Antifa gegenüber Doktorand und der vulgären Analyse. Ich glaube, die sind wirklich einfach zu hohl zu durchschauen, dass sich dort verdammt kluge Polemik versteckt. Und gerade beim Doktoranden, also bei der vulgären Analyse, da kann ich verstehen, dass man den Stil vielleicht nicht mag, aber man kann wirklich mal ein bisschen Verstand rangehen und das auch wie KIZ oder auch Serdar Mundschuh sehen, dass er sich in einer Kunstrolle befindet und ganz hart überspitzt Probleme anspricht. Wenn du das nicht gut findest, dann mach's wie bei der Musik und schalte ab. Genauso beim Doktoranden, der ist halt sehr spitzfindig, um halt Fehler zu finden und auch natürlich konsequent, gerade bei Susie Grime, hat er ja einfach mal dieses Denken konsequent zu Ende gedenkt und das ad absurdum geführt und sie auch korrigiert in Sachen, die einfach falsch waren. Und wer das jetzt als sexistische Unterdrückungsfantasie sieht, der ist einfach ein Spinner. Und jeder Vollidiot, der findet irgendwo auch seine Plattform. Nur wenn ich jetzt die Leute, also wenn ich jetzt wirklich mal einen Antifaschisten vor mir hätte und der sage so, der Doktorand, das ist ja, das führt fast schon wieder in die Gaskammer, wenn man denen das erlaubt zu sprechen. Ich persönlich kenne keinen, der so denken würde. Deswegen habe ich kein Problem, um die andere Frage zu beantworten, mich als Antifaschisten zu bezeichnen. Okay. Und dann, die beschäftigen sich mit sowas einfach gar nicht mehr. Und dann hätte ich noch eine dritte Frage. Kennst du Alexander Dugin? Ja, vom Namen. Vom Namen. Also ich habe jetzt nur mal eine Übersicht gesehen über diese vierte Kolonne, die er da machen möchte. Hopp oder Top? Magst du ihn oder magst du ihn nicht? Ich halte mich für einen Spinner. Spinner. Aber ich habe mich noch nicht ernsthaft mit ihm auseinandergesetzt, von daher ist das jetzt ein Urteil mit Vorbehalt. Ja, ich meine, ich frage das nur hin und wieder ganz gern. Also mir fällt jetzt nichts aus dem Kopf ein, was jetzt positiv wäre. Außer, dass er einfach den Versuch macht, eine alternative Welterklärung zu bieten. Ja. Von manch halt links und rechts miteinander und das halt irgendwie so in der Mitte mit seiner vierten politischen Theorie. Also so, also gibt es ja, warte, ich blende das vielleicht kurz. Aber ein. Vielleicht jetzt kurz zum Gespräch. Der gute Silent, ich kann es jetzt gerade nicht sehen im Chat, weil der irgendwie nicht hier zu sehen ist. Ich könnte mich zum Beispiel mit einem Silent, der jetzt eher nicht links ist, behaupten, eher unterhalten und grün kommen als mit so einer Anna Witschorek zum Beispiel. Das ist eher für mich eine Charakterfrage, wie zum Beispiel dieses, dass ich sofort persönlich beleidigt bin, wenn irgendeine Idee kritisiert wird. Wenn jemand meine Position scheiße findet, dann ist das okay. Dann muss ich nicht beleidigt sein oder denen das Mord verbieten müssen. Und ich glaube auch falls diese Stück für Stück Implementierung auch über Generationen hinweg, würde man, glaube ich, viel zu viel Macht unterstellen, wie das die Regierungsbehörden vermeintlich inne hätten. Da lasse ich mich gerne drüber streiten. Da bräuchte ich auch mal die Dokumente und würde mir das wirklich gerne mal durchlesen. Ja, gerne, können wir dir auf jeden Fall geben. Also ich meine, ja, und auch die Streams dazu, also wenn du dir unsere Analyse dazu nochmal angucken willst. Wenn wir das jetzt runterbrechen aufs alltägliche Leben, weil darauf kommt es ja dann meistens an, wird die Sprache zum Beispiel gesprochen, wie das irgendwelche Genderisten gerne hätten? Ja, nein, was nicht passieren wird. Und dann auch dieses, angenommen, man muss wirklich dann ins Lager der Toleranz, weil man irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Böses auf dem Schulhof gesagt hat, da würde ich ganz stark behaupten, da würden sich von Linken, also von den vernünftigen Linken, die vernünftigen Konservativen, die vernünftigen Liberalen, von mir ist auch die vernünftigen Nationalisten, die würden da eher eine Phalanx bilden und sagen so, lasst diesen Blödsinn sein. Weil so einfach lassen sich die Leute, glaube ich, nicht verarschen. Die Hauptsache ist halt, dass es den Leuten auch rechtzeitig auffällt. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn es dann irgendwann überbürdend wird, also wenn man dann wirklich halt sagen kann, so folgende Meinungen sind jetzt nicht mehr erlaubt, weil die irgendwie, also es gibt halt irgendwelche Sachen da von der Böll-Stiftung, wo hier die Julia Schramm von der Amadeo Antonio Stiftung dann da steht. In der Metamoderne. Ja, in der Metamoderne, ja. Genau. Und dann irgendwie und dann irgendwie erzählt, so, ja, das ist schlimm, dass die Polizei, ich traue dir nicht zu, dass die Maskulisten verfolgt und so ein Kram. Was sollen sie machen? Wenn jetzt Don Alfonso einen Kommentar schreibt, soll der jetzt eingeknackt werden oder was? Am besten, ja. Was stellen die sich denn? Also ich will mal wirklich, deswegen würde ich mich gerne mal mit so einer Wiczurek oder auch mal mit einer Schramm nicht in der Öffentlichkeit, sondern unter vier Augen unterhalten. Meinen die das wirklich ernst? Dass die sagen, wenn keine Ahnung, irgendein Nils Ruf oder Sasa Munchi mal das Wort Fotze benutzt, dass das jetzt schon so eine krasse Unterdrückung ist, dass sich eine Frau nicht traut, mehr aus dem Haus zu gehen. Glauben die das wirklich oder muss sie jetzt ins Gefängnis dadurch? Ja, ist das jetzt so schlimm, wie die den Holocaust leugnen? Im Endeffekt ist es für die halt ein Machtinstrument. Ja, eben, das ist für mich nicht ehrlich, glaube ich. Ich glaube, die meinen das auch nicht ernst, sondern es ist halt jetzt eine, die verkaufen halt gut ihr Buch, die Wiczurek zum Beispiel, und die Schrammen kriegt dadurch halt Gagen für Vorträge, weil sie dann wahrgenommen wird. Ja, wenn gut, sie aber das über sowas halt an Macht kommen können, dann kann das halt auch gemacht werden, auch wenn es nicht das ist, was sie jetzt eigentlich selber meinen. Und die denken ja auch wahrscheinlich, dass sie selber gegen immun sind. Aber das sehen wir ja in solchen Communities auch immer wieder, dass sie sich auch gerne mal selber fressen. Ja, einmal das. Und zweitens, ist das wie bei den Reichsbürgern? Glauben die wirklich das, was sie sagen? Dann tut es mir irgendwo leid. Oder ist es halt wirklich so, lass sie doch mal aussprechen und dann... Okay, die wollen einfach nur eine bessere Gesellschaft und die glauben wirklich, dass, wenn man die Sprache gendert, ist das ein Schritt, um die Welt zu verbessern. Und dann denke ich mir so, deswegen bin ich da auch entspannt, go for it. Wenn ihr wirklich glaubt, das verbessert die Welt, dann macht. Und dann zeigt sich so, es verbessert sich gar nichts und die Leute nehmen es eh nicht an. Und wenn du dann aber versuchst, über Gesetze zu machen, also dann kommt der erste Fall hoch, ein bekannter Sportjournalist oder weiß ich nicht, ein bekannter Kabarettist, der ist ins Gefängnis gesteckt worden, weil er irgendwie... irgendeine Gruppe verletzt hat oder diskriminiert hat, vermeintlich. Ja, denn gut, im Moment macht man da noch, da macht man da noch schöne Unterschiede. Also sowas wie Jan Böhmermann, der kann halt erzählen, was er möchte. Ne? Und wenn das gleiche Gesicht von anderen Leuten vorgetragen wird, dann werden die dann plötzlich verknackt dafür. Weil man sich dann da irgendwie einredet, das würde einen Unterschied machen, der Grund, warum man das gleiche Gedicht irgendwie. Ja, da kann ich euch beruhigen, es gibt eine rote Hilfe und die hilft tatsächlich Knastis, die wegen politischen Äußerungen im Gefängnis sind. Ja, aber erstmal sind sie drin, so. Also erstmal ist es dann... Oh, ey, aber du, welche Rechtsgrundlage ist das denn, dass du dann jemanden einsperrst für irgendeinen Scheiß, den du gesagt hast? Hilft dir auch Holocaust-Leugnern. Das sind die gleichen Grundlagen, mit denen, ich glaube nicht. Mit denen Herr Böhmermann ja auch angezeigt wurde. Also, ja, aber wenn das ein monolithischer Block wäre, diese ganzen dritte Welle SJW-Feministen, okay, aber die hassen sich ja untereinander gegenseitig. Ja. Die sind ja, also es wäre gelogen, wenn da nicht verschiedene Gruppen sind, die sich untereinander auch nicht abkommen, sondern nur halt mal pro forma sich auf einer Demo zusammen zeigen. Aber die Ränkespiele und der Dolchstoß in den Rücken, das wird bei denen auch weiterhin passieren. Ja, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass sie damit dann weniger gefährlich sind. Also vielleicht. Ich meine, der dritte Weg hat auch Probleme mit der AfD. Und im Endeffekt sind die Leute dann nützliche Idioten für irgendwelche richtigen Autoritären. Ja. Lass es mal die Islamisten sein oder so, ne? Also, ja. Aber was ich auch noch sagen wollte, weil da, wo ich vorhin so ein bisschen unterbrochen, also mit den Drogen nochmal, also das, du hattest das ja vorhin quasi gesagt, dass die Antifa also so eine Art Bürgerwehr ist, also das war jetzt nicht deine Worte, aber das war so unsere Analyse davon, wenn ich das nicht richtig in Erinnerung habe. Aber das ist eine lose Verbindung, ne? Ja, nenn's wie du willst, also, aber es ist ja kein einheitlicher also Block. Menschen, die jetzt nicht der Polizei angehören, aber sich halt, sich halt eben dazu verpflichtet fühlen, andere Leute zu beschützen vor Leuten, die ihnen eventuell Gewalt antun können, was ja auch unter Umständen nicht falsch ist. Aber das Problem ist natürlich, wenn man das jetzt einfach nur so angeht, weil es scheint ja tatsächlich Leute zu geben, die halt eben meinen, sie hätten die Weißen mit Löffeln gefressen, sie wüssten ganz genau, Schwarz und Weiß zu unterscheiden und dann halt so Leute wie uns dann halt auch auf ihrem Zettel irgendwie haben und dann irgendwie meinen, die müssen dagegen vorgehen. Und ich sag mal so, also wenn jetzt einer von diesen links unten Heinis irgendwie wüsste, wer wir hier sind und teilweise ist das ja nicht so schwer rauszufinden, dann... Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute das, also das merkt man ja bei links unten, wenn die Kommentarspalte voll ist, dann ist es ja auch, was heißt diskutiertes und ist ja nicht so, als wäre da keine Kontroversen und ich gehe stark davon aus, dass sich das irgendwer mal angeguckt hat und gemeint hat, ihr spinnt doch, das sind doch wohl jetzt keine Verbrecher. Wir haben aber auch keine Gegendarstellung gemacht und ich sag mal so, also beim Kraut. Da kann ja jeder Vollidiot posten, leider. Beim Krautentee sind sie ja auch wieder so angekommen. Und also ich glaube dir, dass das in deinem Umfeld wahrscheinlich so viele, also du kennst ja auch den Jordan Peterson, der hat ja diese Theorie, dass halt die Leute, die eher gut reden können, also so jemand wie du zum Beispiel, das merkt man ja auch, du bist ja ziemlich flüssig so, dass die eher egalitär drauf sind und die Leute, die halt eben nicht so gut kommunizieren können, dass die dann eher autoritär drauf sind, eher zu Gewalt neigen und wahrscheinlich ist in deinem du siehst es doch auch bei diesem Gamergate, davon habe ich zum Beispiel kaum eine Ahnung. Gerade die Computerspielgemeinde ist doch wohl, wenn es politisch geht, eher so die liberalste Gruppe der Welt irgendwo leben und leben lassen. Und dann legst du dich mit denen an und wunderst dich, wenn du auf die Fresse kriegst. Also verbal. Da gibt es ja Vorfälle, ich habe das jetzt bloß am Rande mitbekommen, da wollte ich auch mal eine Frage stellen, falls das noch möglich ist, klar, weil ich von Gamergate keine Ahnung habe. Ich habe das halt am Rande mitbekommen, dass da dieses Truppen-Feminismus-Ding, habe ich 2 Minuten angeguckt. Hab gedacht, was für ein Schwachsinn und hab das ausgemacht. Und dann bin ich nochmal drauf gestoßen, weil ich halt in so anonymen Boards unterwegs bin, dass da so Zensurvorwürfe laut kamen. Und dann hat sich für mich auch schnell erklärt, also dort direkt zu persönlichen Informationen geleakt worden sind und dann zu Raids aufgerufen worden ist, was halt nicht geht. Und das ist eine Politik, die seit spätestens 2009 gemacht wird, dass dann die Threads auch gelöscht werden. Deswegen war das für mich keine Zensur. Aber es hat ja Wellen geschlagen, diese Gamergate-Geschichte. Und ich denke einfach nicht. Wenn man nicht mal mehr über das Thema reden kann, ja, wurde ja nicht in jedem Thread zu einem Raid aufgerufen und die werden dann gleich mal weggelöscht, ja, dann ist es schon eine Form von Zensur. Ja, ich habe das halt nur am Rande mitbekommen, dachte mir so, jetzt wollte ich mal nachfragen, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Klar, es gab die Gegenbewegung von den Videospielspielern, die gemeint haben so... Ganz anders. Also pass auf, weißt du, angefangen das Ganze mit dem Zoe-Post, das war persönliches Drama, jedenfalls wurde durch diesen klar, dass es halt in diese Indie-lastigen Spiele Journalistenszene, dass es da erstmal viel, viel Vetternwirtschaft gibt und so, dann wurde eine pass auf, und dann wurde halt so eine Artikelflut losgetreten, Gamer sind Sexisten, Gamers are over und so, dann hat ein Journalist, der Milo Yiannopoulos, den kannst du eventuell kennen, hat so eine Liste geleakt, die ihm zugespielt wurde, Game Journal Pros, wo dann halt eben genau zu sehen war, wie die verschiedenen Journalisten, die eigentlich in Konkurrenz zueinander stehen sollen, sich bei den Artikeln abgesprochen haben, was dann halt eben diese Collusion, diese Verschwörung nochmal deutlicher gezeigt hat. Und da hat sich dann Gamergate auch wirklich erst entwickelt. Davor war es noch dieses Five Guys Burgers and Fries, dieses Drama, wo die sich über die Quinn lustig gemacht haben. Und auf jeden Fall, dann ging es auch um Ethik im Spielejournalismus. Ja, und dann später dann quasi auch noch viel breiter, weil dieses ganze noch Narrativ weiter, aus dem Spielejournalismus, diese ganze Verteidigung, weil die haben sich ja quasi hingestellt und gesagt so, ja, ihr kritisiert uns jetzt hier, weil wir irgendwie Vetternwirtschaft machen, jetzt erklären wir euch einfach mal für schlechte Menschen, Problem gelöst. So, wir machen überhaupt nichts falsch, wir machen alles richtig. Und das hat sich halt komplett, also so Sachen auch wie die ARD oder so, die haben das einfach nur gehört, was da irgendwie im Spielejournalismus irgendwie... Alle Sexisten. Genau, publiziert wurde und die haben das eins zu eins übernommen, so ohne es zu hinterfragen, das ist die einzige Erklärung, so, da sind irgendwie diese Leute und die sind alle entitled, white male hier irgendwie, und wollen ihre Vorherrschaft aufrechterhalten und ging das dann nur weiter und das war halt eigentlich das eigentliche Gamergate. Diese ganze Medienreaktion auf den Scheiß. Es gab ja auch diesen... ich würde da noch kurz einhaken, das Lustige an Gamergate ist, dass das sozusagen das, was die Medien darüber an Bericht erstattet haben, von der Presserat in Deutschland ähnlichen Organisationen in den USA auch schon scharf kritisiert worden ist, weil es die Medien nicht in der Lage waren, die Realität akkurat darzustellen in der Berichterstattung über Gamergate. Interessanterweise haben wir jetzt aber in der Amadeo-Antonio-Stiftung und auch innerhalb der EU Vorschläge, wie man denn gegen die extreme Form von Hate Speech, die unter Gamergate bekannt geworden ist, vorgehen kann. Und wir haben auch wieder Zensurforderungen hier in Europa und auch hier in Deutschland. Nicht ohne Grund wurde Gamergate auch mit der Taskforce, Facebook-Taskforce in Verbindung gebracht, dass man damit dann sozusagen eine Zensur durchwinken will. Wir reden jetzt nicht von den Fällen, wenn jetzt irgendwie direkt ein Mordaufruf im Briefkasten landet, wo man sich denkt, so, das kann man ja verfolgen und ernst nehmen, aber reden wir jetzt einfach nur von verfolgen. Ich habe ja auch Drohungen bekommen. Weißt? Ich wurde ja auch evakuiert, so weil ich mich für ethischen Journalismus eingesetzt habe auf dieser Presseratsveranstaltung in den Staaten. Aber die Medien weigern sich komplett durch alle Reihen, das irgendwie nochmal zu beleuchten. Da gab es ja mal und fordern gleichzeitig Einschränkung der Meinungsfreiheit. Diskussionen in Deutschland kann ich mit keinem der Journalisten führen. Da gab es mal jetzt im englischsprachigen Raum, ob bist du mit Milo oder einer von dieser Quinn- oder Sarkisian-Truppe, gab es da mal irgendwie eine Diskussion über das Thema selbst oder haben die bloß halt selbst immer Statements abgegeben? Die waren eingeladen, genau. Aber die wollten nicht hingehen. Also bei dieser Veranstaltung, wo unser Ewel war in Florida, da hat man auch versucht, von diesen Leuten wen dazu zu bewegen, da auch zu erscheinen, aber die sind nicht aufgetaucht. Es gab auch noch ein zweites, das war mit der Pornodarstellerin Mercedes Carrera. Das ist aber fast gecancelt worden, aus Prinzip. Und da war die Gegenseite, glaube ich, auch nicht vertreten. Da waren dann auch sind die auch nicht hingegangen, aber das war im South by Southwest und da gab es auch noch eine Veranstaltung mit dieser Randy Harper, diesen Blockbot da programmiert hat. Das ist auch eine Freundin von Frau Witzerek. Und da hat die ARD auf jeden Fall wen hingeschickt und die haben nur über diese Veranstaltung von Randy Lee Harper berichtet und dann behauptet, die andere Veranstaltung wäre von GamerGate gewesen, was eigentlich nicht richtig stimmt. Da wurde vielleicht auch darüber geredet, aber die waren nicht veranstaltet jetzt irgendwie von irgendwem und dann meinten die so, das wäre ein Hassmob und bla bla bla und sind da natürlich auch nicht hingegangen, weil wenn du schon mal da bist in Texas, kannst du natürlich nicht zu zwei Veranstaltungen gehen, die nicht zur gleichen Zeit sind. Das ist natürlich nicht möglich. Da musst du über die eine berichten und die andere einfach nur charakterisieren. Weil mir ging es dann eher um den akademischen Anteil, wo dann halt wieder diese ganzen Statistiken hochkamen und dann so, ja, die Frauen werden so ganz krass beleidigt im Internet und dann denke ich mir so, haben die jemals irgendein Computerspiel mal irgendwie im Multiplayer angeguckt, wie sich da alle beleidigen und dass da jetzt Männer vielleicht die Hauptgruppe sind, die auch unter Männern Hass abgeben. Das war sogar so krass, dass das Demos-Institut, das ist ja hier irgendwie von der Labour-Partei irgendwie so ein Think Tank, wenn ich das richtig verstehe, auf jeden Fall aus England. Und die haben ja so eine Studie gemacht, wo sie herausgefunden haben, dass die Mehrheit der Beleidigungen, die Frauen bekommen, von anderen Frauen kommen. Ja, genau. Also, dass Männer mehr Beleidigungen bekommen und sogar härtere und damit besser klarkommen. Das hat die aber überhaupt nicht davon abgehalten, dann trotzdem mit dieser Studie loszurennen und zu meinen, das Internet wäre ein unsicherer Platz für Frauen und man müsste irgendwas machen gegen Hate Speech. Das Ding ist mit Gamergate, wir haben mittlerweile Social Worker in Deutschland, die in Schulen aktiv werden, wenn sie über das Internet aufklären, dass man vor dem Hashtag Gamergate warnen muss. Also, haben wir in Nordrhein-Westfalen. Gibt es eine NGO, die Papiere von der Amadeo-Antonio-Stiftung bekommt, dass man über Gamergate aufklären muss. Und eigentlich ging es in dem Skandal um ein bisschen Drama innerhalb der Videospielbranche, um Korruption und um fragwürdigen Journalismus. Und wenn ich dann immer höre, ich nehme das Feminismus und diese Super-Aktivismen im Progressive Stack nicht so ganz ernst. Warum werden denn ihre Thesen an Schulen Kindern beigebracht, nachdem sie 3 Jahre lang Tempo-Tempom machen und hysterisch sich im Internet die Finger wundschreiben? Wie kommen dann diese hysterischen Berichte irgendwann dann in eine 8., 9. Klasse in Nordrhein-Westfalen? Also so viel zu deiner Fantasie, ne? Mich wundert es wirklich, wie sieht das denn aus? Also wird dann gesagt, so, das sind, macht bloß keine bösen Kommentare, weil sonst seid ihr sexistische Schweine oder was? Also, ich höre das erste Mal, dass da wirklich so eine paar Strategiepapiere an Schulen ausgehändigt werden. Ja, dass man vor dem Hashtag Gamergate warnt und dass Videospiele furchtbar sind. Also, wenn man jetzt den benutzt, dann gehört man zu dieser Clique und ist böse, oder was? Genau, dann ist man Nazi, Sexist, ich weiß nicht, alles wird schlechter. Also, als Schüler wäre mir das scheißegal, oder? Da würde ich trotzdem zocken und die Leute beleidigen, oder? Auf jeden Fall wird halt eben behauptet, es gäbe organisierte Bewegungen gegen Frauen und in diesem Beispiel wird halt eben Gamergate genannt. Hast du mitbekommen, wie Anita Sarkeesian, Zoe Quinn und Randy Harper und ganz viele andere zum Beispiel zu Google eingeladen wurden, um über Frauen im Netz zu reden? Oder wie Anita Sarkeesian und Zoe Quinn zur UN eingeladen wurden, um dort so buchstäblich, und ich zitiere halt, ja, zu sagen, dass es ist halt echt ein Problem, wenn man halt immer zu hören bekommt, dass man was falsch macht, dass man schlecht macht und so, und das sollte sich keine Frau anhören. Das ist echt sexistisch diskriminierend. Ja. Oder dass Randy Lee Harper im Twitter Trust and Safety Council sitzt. Ja, also das ist die zur Gamergate-Zeit, das hat sich ja dann größtenteils auf Twitter abgespielt und dann kamen, es gab schon eine Blockliste, wo du halt dieser Liste subscribest und dann werden alle Leute, die auf dieser Liste sind, für dich geblockt. dass du die nicht mehr siehst und dass sie dich nicht mehr sehen. Also wirklich auch staatlich finanzierte Echokammern. Das war jetzt nicht staatlich finanziert. Das hat ja, nicht, aber in der und da gab es schon einen Blogpot. Und Randy Lee Harper hat dann einen eigenen Blogpot gecodet, der im Prinzip so Milo Yiannopoulos bloggt und alle, die Milo Yiannopoulos followen. Du Robot-Host. Du Robot-Host. Ja, ich wollte noch was sagen. Kennst du David Duke? Den Clansman? Ja, genau, den Clansman. Wenn jetzt mir David Duke ankommt und sagt, in meiner Gruppe, in meinem Clan, wo ich immer rumhänge, weißt du, an meinem Stammtisch, da sind alle eigentlich voll friedlich. Die wollen halt nur weiße Identität hochhalten, und aber die tun keinem was. Wenn der das macht, ist es dann in Ordnung und dann ist der KKK nicht so schlimm, oder ist der Name KKK trotzdem irgendwie noch mitbehaftet? Also ich versuche dich gerade in Kraftcard-Trap zu schmeißen, weil wir nicht über David Duke reden und dem KKK, sondern über Antifa. Also ich würde schon den Unterschied machen, ob ich jetzt wirklich eine Organisation angehöre, die Leute lyncht oder ermordet, und das macht die Antifa nicht. Also zeig mir irgendeinen Mord von der Antifa. Ich war 2004, in Stuttgart in einem Gerichtssaal, wo von einer Antifa-Verbindung Leute verhört worden sind, die in die Türkei in PKK-Terrorcamp gegangen sind, weil sie einen terroristischen Anschlag auf deutschen Boden verüben wollten, und die kamen aus Antifa-Kreisen. Da war ich in einem Gerichtsprozess mit dabei, wo ich halt als Zuschauer mich mal reingesetzt habe, weil ich das halt mal angucken wollte, wie das so ist, wenn da halt Terroristen verurteilt werden. Also. Ja, und wie gesagt, mit solchen Leuten will ich auch nichts zu tun haben, die tatsächlich Mord in ihr politisches Konzept mit reinnehmen. Und ich persönlich kenne auch keinen, die das sagen würde. Ich kenne Leute, die würden sagen, so, wenn jetzt irgendwelche Nazi-Hooligans da irgendwo Stress machen, dann kriegen die auf die Fresse, wo ich mir denken würde, pff, gut, das bringt jetzt nur niemanden und überzeugt auch niemanden was. Sondern wenn, dann bin ich eher auf Selbstverteidigung, da ist alles erlaubt, okay. Aber wenn wir jetzt wirklich von Leuten reden, die aus dem Antifa-Kreis oder irgendwie aus irgendeiner kleinen kommunistischen Sekte kommen und dann im Ausland sich ausbilden lassen, von wie vielen Leuten reden wir da? Ist das stellvertretend? Ja, das reicht das schon aus, wenn ein SPDler... Kleine Zelle natürlich. Ich meine, ich will dich ja damit auch ein bisschen, weißt du, Kafka... Das ist okay. Das ist so eine absolut geladene Frage. Ich würde auch durchaus sagen, dass so eine Existenzbedrohung auch schon schlimm genug ist. Also jemanden irgendwie da an Pranger zu stellen, weil in die Media oder so ein Kram... Also dieses Konzertentum hat den Hintergrund, wir berichten doch bloß darüber, dass ihr im Betrieb einen Nazi habt. Der freut sich halt, wenn er halt Hitlerbildchen postet. Findet ihr das cool? Stichwort moralische Erpressung. Und wenn es dann heißt, lass die Scheiße, also in der Regel wird dann gesagt, so, lass die Scheiße, poste sowas nicht mehr im Internet und dann ist gut. Oder wir denunzieren dich so nach dem Motto. Ist das dann, dass man erst zum Arbeitgeber geht und dann zur Polizei? Oder, also gibt es da irgendwie so eine Regel, also so, dass man sagt? Das weiß ich nicht, wenn das sind dann immer so die Kreise, die wirklich so den Überblick haben, was in der Region an Nazis halt vorherrscht. Und ich gehe davon aus, die erpressen sofort den Arbeitgeber damit, oder den Menschen mit dem Arbeitgeber damit. Aber warum wird man das nicht der Polizei erzählen? Weil wenn wir theoretisch... Es geht ja darum, das ist halt so angewandtes Trollen wahrscheinlich, dass die denen wirklich halt sagen wollen, du bist unser Feind und wir bekämpfen dich. Wir werden dich zwar nicht töten, aber wir sorgen dafür, dass du das Leben so schwer wie möglich hast. Also Einschüchterung und Beschneidung von der Redefreiheit. Ja, ja. Aber warum nicht zur Polizei? Also ich verstehe das nicht. Weil ich denke mal schon, dass die Anzeigen gestellt werden. Nur denkt man sich halt wahrscheinlich, wenn das von einer Internetseite gepostet worden ist, wo die Polizei keinen Zugriff hat oder der Server woanders ist, dann macht man es einfach aus Sparsamkeitsgründen beim Arbeitgeber. Ja, aber das ist ja Indie Media auch. Also Indie Media ist ja auch international gehostet. Ja. Und da wurde ja ich verleumdet. Also hätte ich jetzt einen Arbeitgeber, dem das sauer aufstößt. Ja, Katastrophe. Also ich werde mich nicht dafür aussprechen, dass man Leute, die im Suff irgendein dummes Statement gegeben haben, dass man die beim Arbeitgeber denunziert. Das ist einfach feige. Punkt. Jeder hat irgendeinen dummen Scheiß mal in irgendeiner Runde bei einer Kneipe erzählt. Ja, oder sonst aber was. Der hat ja gar nichts gemacht. Und da wurde einfach behauptet, er wäre zum Beispiel... Also, dass ich bei der NPD-Jugendorganisation gewesen wäre. Okay, weißt du, ich war, hey. Vor allem das Geile war in dem Artikel ja auch, ich wurde auch genannt, ja, ohne irgendeinen Vorwurf. Jeder hatte so einen schönen Vorwurf hinter seinem Nickname. Ja, zum Beispiel, was war nochmal der Caps Lock Christen? Ich war ein Kulturnationalist. Ja, genau, Kulturnationalist. Und ja. Eins haben sie sogar richtig gesagt, Ex-Mitglied der Piraten, welche ihm zu feministisch und antirassistisch waren, obwohl ich gut antirassistisch habe ich eigentlich nie gesagt, aber. Genau, worauf ich jetzt hinaus wollte, bei mir stand gar nichts. Da hat einfach gereicht, dass ich mit solchen Leuten Umgang habe, um mich zu erwähnen. Ja. Also, wie erklärt sich sowas? Das ist ja überhaupt nicht zu rechtfertigen. Ja, und deswegen, das ist vielleicht vorhin, als ich rausgeflogen bin, aus dem Chat untergegangen, ich kann wirklich nicht verstehen, woher diese Leute kommen, außer halt aus diesem Berliner, Göttingen, Marburg und Leipziger Kreis. Wenn ich mir ein paar Genossen aus Villingen-Schwenningen oder sowas angucke, die denken sich auch so, was soll denn dieser Quatsch, den die Berliner und die Preußen da immer abziehen? Und lass doch einfach mal wirklich vor Ort deine Kommune verbessern, versuch halt dich irgendwo zu engagieren und dann ist gut. Und die haben mit dieser Denunziationskultur dieses... wenn du nicht das machst, was sie sagen, dann erpressen wir dich oder diese moralische Erpressung hast du nicht gesehen. Also ich kenne niemanden persönlich in meinem Umfeld, der sowas macht, obwohl er halt auf die Demo geht und wenn sich ein Nazi treffen würde, dann würden die Fäuste fliegen. Also die meisten, deswegen habe ich das gemeint, das ist halt vielleicht eine Form von selektiver Wahrnehmung, dass man immer diese Exoten halt wahrnimmt, obwohl das die meisten halt vernünftig sind und sagen so, lass mich mit diesem Blödsinn in Ruhe. Oder genau wie doch der Durchschnittsmensch, der sich so eine Sendung gar nicht angucken würde, aber wenn die bei Hart aber fair sehen, die wollen generierte Sprache, dann schalten die schon um, weil die einfach klüger sind als wir. Oder du, Evo, legitimierst Leute, die wirklich nichts Gutes im Sinn haben, dadurch, dass du dich auch so nennst. Also weißt also du, meine, was du meinst? Meine, also ich weiß nicht, weißt du, weil theoretisch könntest du ja auch zur militanten Mitte gehen, weißt du, Verfassungsschutz, Polizei, die hilft ja auch bei Gewalt. Also weißt du, was ich meine? Ich wollte Polizist werden. Früher, aber ich wurde ausgemustert. Ich wusste nicht, dass ich hätte insistieren können, wäre ich genommen worden, aber das wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt. Aber um das Argument nicht so einfach wegzuwischen, ja, ist richtig. Und deswegen, aber ich sehe mich ja vergleichsweise schon in der Richtung, dass ich halt niemandem was Böses will, wenn er es nicht verdient hat. Sprich, ich laufe nicht los, erpress irgendwen oder weil, oh, der hat AfD geliked, jetzt muss ich ihn aus meiner Freundesliste werfen. Und wenn der mich noch einmal anschreibt, dann werde ich den bei seinem Arbeitgeber denunzieren, wo ich mir denke, so, was muss ich für eine arme Gestalt sein, um sowas zu tun? Also, ja, aber ich weiß nicht, also was mich da wirklich dran stört, ist einfach, dass solche Praktiken Usus zu sein scheinen. Ja, also dass da nicht wirklich gesagt wird, irgendwie hier ist Handlungsbedarf, sondern da ist jetzt wieder ein, also machen wir das mal wieder. Ja? Doch, es ist ja vielleicht doch eine Form von selektiver Wahrnehmung, dass die Mehrheit das ja nicht macht. Und diese wenigen Ausreißer schon die Hauptlast tragen an diesen ganzen Verwerfungen, wie zum Beispiel kennt ihr den Unterschied zwischen Antifa und Antira, weil die sich ja explizit abgrenzen wollten? Diese Antira sagt ja zum Beispiel, wir müssen uns ganz, ganz dringend um die gegenderte Sprache kümmern und hast du nicht gesehen? Und die Antifa, ihr kümmert euch ja bloß gegen Nazis, das ist uns zu wenig. Und diese Denunziationskultur ist ja auch innerhalb der Linken sehr groß, das wisst ihr ja auch. Ja, und für mich ist halt, mein Problem ist halt, ich hasse halt Methoden. Denunzianten ist für mich, ob das jetzt egal, wen du denunzieren tust, ich denke dann immer ans Dritte Reich, du hättest Juden verraten. Das denke ich mir immer. So. Ja, Mr. Blockwart, genau. Also, und wenn du sozusagen das Recht in deine eigene Hand nimmst, dann denke ich mir so, ja, du bekommst eine psychologische, emotionale Befriedigung durch die Bestrafung anderer Menschen. Und ich kenne das von den psychologischen Profilen, die man über die Leute geschrieben hat, die Gulags und KZs als Aufseher hatten. Das ist so mein Ding. Und ich möchte es jetzt nicht sozusagen das Riesenfass ausmachen und dann mit so Sachen wie Gulag und KZ irgendwelche Hämpflinge, die denunzieren, angreifen. Aber es geht halt in die Richtung, wenn du weißt, was ich meine. So. Ja. Also, Das Pikante ist Freund-Feind-Denken. Ganz simples Freund-Feind-Denken. Die bauen ja quasi diesen Zwang dadurch auf. Also die Sachen, die sie über uns geschrieben haben, die sagen ja quasi so nach dem Motto, wir müssen uns jetzt hier gegen die verteidigen. Das sind ganz schlechte Leute und von daher, wo ist der Unterschied jetzt zwischen uns jetzt verfolgen und irgendwie, keine Ahnung, wen der Glatze und ein hier, wie heißen diese Kleidungsmarken da? Also jemanden, der halt auf den ersten Blick irgendwie so aussieht, als wäre er ein Nazi. Deswegen meine ich, sind diese Debatten, weil die mir auch so fremd vorkommen und deswegen bin ich auch wahrscheinlich irgendwie hier reingerutscht in diese Weltraumaffen-Clique, weil ja auch wie hier aus den verschiedensten politischen Spektren alle Leute sind, die ja irgendwo mit dem derzeitigen Status quo unzufrieden sind. Und ich frage mich auch so, woher kommen diese ganze Berliner und hast du nicht gesehen, denke, dass du wirklich irgendwie Leute, die das, die, weiß ich, die vermissen frauenfeindlichen Spruch bringen, gleichzusetzen sind mit einem Holocaust-Leugner und musst verfolgen. Oder zum Beispiel, dass die Weltraumaffen, weil dort einer von der IB und AfD mal sprechen durfte, dass sie jetzt in die gleiche Clique gehört, obwohl man sich nur mal unterhalten will, mal das einfach mal verstehen will. Ich würde mich auch einfach gern mal mit einer Anne Wiezorek unterhalten, unter vier Augen. Und sie wirklich mal einfach mal nachfragen, genau wie auch die vulgäre Analyse sich mal die Mühe gemacht hat, mit räumlichen Reichsbürgern zu quatschen, ohne deren Position zu teilen. So schwer ist das nicht. Deswegen wundert es mich ja, dass woher kommen diese Menschen? Das ist nicht die Mehrheit. Wenn das die Mehrheit wäre, dann wäre ich gar nicht in diesen Kreisen unterwegs, weil die ja nicht so drauf sind. Die sind aber nur klüger als ich und interessiert sich dafür nicht mehr. Ja, halt Machtspiele oder Überzeugung. Das ist eine Wohlstandsverwaltung. Also die haben keine andere Befriedigung im Leben wahrscheinlich. Keine Ahnung. Nee, mir kommt es einfach so vor, dass halt eben kein differenziertes Feindbild gesucht wird, ganz einfach, vor allem auch von der Antifa, weil dann halt eben irgendwann hinterfragt wird und es würde halt eben dann ja auch die Existenz der Antifa gefährden. Also wenn ja? jetzt, ich hab, also weißt wenn du, ich, irgendwann, ja. wenn du dich mit den Leuten unterhältst und dann merkst du auf einmal, oh, mit dem habe ich Common Ground, mit dem habe ich Common Ground und so, dann verlierst du halt irgendwie ein bisschen so deine Militanz, ne, und die Antifa ist nun mal militant und das Einzige, was dann halt passieren würde, dass sie so langsam ausfasern würde, ja. Ja, also es gibt ja den Unterschied, also wenn ich jetzt wirklich mal in einer kleinen Gruppe irgendwas plane und da mitmachen möchte, aus voller Überzeugung, dann ist es doch wohl ein Unterschied, ob ich jetzt wirklich die Sorge habe, weil ich möchte das planen, weil ich weiß, dort und dort treffen sich die Nazis und die werden, oder wir haben in Anführungsstrichen mitbekommen, weil es ja auch oft von der Gegenseite auch Leute gibt, die ein Gewissen haben, auch wenn sie die Position nicht teilen, die stecken dir die Informationen, die haben dann das vor und wir sind aber gleichzeitig dann dort. Ist es doch wohl ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie eine Truppe, die verschiedenste politische Spektrum abbildet im Internet, darüber redet oder die zu denunzieren? Das ist doch wohl zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Na ja, gut, auf jeden Fall, ich sag mal, die Antifa kann ohne Feindbild. Die haben ja quasi auch ähnliche Worte benutzt, wie du jetzt gerade. Die haben auch gesagt, die treffen sich dann und dann und machen einen Stream und wir müssen da jetzt irgendwie gegen vorgehen. Ja gut, also, aber sie haben ja anscheinend noch nicht geschafft, YouTube zu bedienen und den Chat zu belagern, anscheinend. Ja, die haben auch nichts gemacht. Wahrscheinlich, weil es halt auch genug Leute gibt, die dann auch links unten lesen, die gucken sich dann mal ein Video an und denken sich so, ja, so schlimm sind die wohl auch doch nicht. Also, ich habe Besseres in meinem Leben zu tun. Vielleicht ja, ist das doch ganz spannend. Guck's aber wenn an. Die Leute so redlich sind, dann sollen sie doch dann bitte auch einen zweiten Artikel posten, in dem sie schreiben, okay, wir haben es uns angeguckt und es ist Quatsch. Aber das können Sie auch ihr könnt doch gerne mal eine Gegendarstellung posten. Also gerne, das würde ja hochgeladen werden. Ja, aber warum muss ich mehr Arbeit machen, wenn ich denunziert werde? Ich brauche dann bestimmt 18 Monate, bis ich das da hinschreibe. Ich sage es dir. Weil ich meine Haus nicht. Ja, aber du kannst es ja auch. Das ist dann dein Problem, Abel. Ja. Aber ich denke mir halt auch so, wozu sich den Stress machen und irgendwelche Spinner da noch Futter zu geben. Ich meine, der Artikel ist ja unten, weil wahrscheinlich die Leute geschnitten haben, das war ein bisschen Schwachsinn, was wir da geschrieben haben. Anders kann ich mich nicht erklären, sonst hätten die ja schon längst irgendwelche Aufruhr gemacht, wenn ihr so eine ganz krassen, schlimmen Menschen seid. Also ich ja, die haben es runtergenommen, nachdem wir darauf aufmerksam gemacht haben, dass es das gibt. Also ich gehe davon aus, dass wenn wieder irgendwie sowas in der Art wäre und die da irgendwie die Möglichkeit sehen, dass sie dann die gleichen Behauptungen über uns da wieder einstellen. Vielleicht wird es wahrscheinlich kommen, wenn jetzt nochmal irgendwie ein Gespräch zwischen, weiß ich nicht, einem AfD und einem Linken und dem SPD-Lauf von letzter Woche, das habe ich noch nicht geguckt, leider, wenn da ein Gespräch zustande kommt und ihr lasst die mal streiten, dann wird es auch irgendeinen Deppen geben, der sagt, was, ihr gebt den Rechten eine Plattform und was, das wird ja fast wieder ein KZ rein. Und diesen Trick mit dem Runternehmen und so, das haben sie bei CrowdNT halt damals auch schon gemacht und den haben sie in dem Artikel dann über uns auch wieder irgendwie bezeichnet als, wie war das? Hier irgendwie, ich habe das hier noch irgendwo. Wurde wegen antisemitischer Tweets oder irgendwie sowas auf Twitter gebannt, keine Ahnung. Deswegen mag ich halt sozusagen, wenn man sich darum kümmert, dass der Staat ordentlich läuft und sich für Politik interessiert und auch für Justiz und auch manchmal Schöffe ist oder sowas und sich einbringt in das Staatsgeschehen und ins Parteigeschehen, dann kann man sicherstellen, dass man in einem Rechtsstaat lebt, wo man sich drauf verlassen kann, dass wenn es denn tatsächlich so ein böser Nazi ist, oder tatsächlich so ein böser Marxist oder tatsächlich so ein böser Salafist, dass ich nicht privat hingehen muss und jemandem das Leben ruiniere, sondern dass es die Staatsgewalt mit ausgebildeten Leuten das machen kann, in einer Art und Weise, wie es für die Lage angemessen ist. Nur irgendwelche kleinen Gruppen, die das Recht selber in die Hand nehmen wollen, die können das nicht so umsetzen, wie es die Staatsgewalt tut, mit einer ordentlichen Anklage, wo jeder sagen kann, schaut, der hat es verdient. Da hat aber einen fairen Prozess gehabt. Das wäre wirklich super. Nur kommt da halt oft das Problem, es gibt dann ja auch Leute, die melden das der Polizei, dass dort und dort gerade Nazis sind und dann kommt halt keiner und hilft dir nicht. Was ist, wenn der gerade ein Verfassungsschützer-Typ dabei ist, der sie infiltrieren will? Das weißt du ja nicht. Also weißt du, was ich meine? Aber was hilft dir dann eine Staatsmacht, die dich nicht schützt? Ja. Verstehst du, warum auch eine Motivation ja zustande kommt, warum man sagt so, also wenn jetzt der Staat mir nicht hilft, dann muss ich selbst Hand anlegen. Das ist eine Motivation, die jetzt nicht nur bei Linken ist, sondern auch bei irgendwelchen Bürgerwehren oder in irgendwelchen Randgebieten der Welt, wo keine Staatsmacht existiert und die denken sich so, hey, es schützt uns keiner, wir müssen es selbst tun. Und das hast du in der Provinz halt ganz, ganz häufig, warum sich dann auch dort eher so die militanten Kräfte heraus entwickeln und in den Städtern sind halt diese ganzen Gender-Quatsch-Leute dann zu sitzen. Ja, also wie ich vorhin schon gemeint habe, ich kann das halt nachvollziehen, dass ihr euch darum irgendwie kümmert, dass da nicht irgendwelche Dorffeste da irgendwie geradet werden oder was der Geier nicht wie was. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber auch in dem Fall ist das ja auch so, dass euch da wahrscheinlich niemand einen Prozess machen würde, wenn jetzt sowas passiert und da dann halt irgendwie die Fetzen fliegen. Also meine Loyalität, also wenn ihr mich persönlich fragt, also meine Loyalität ist halt so weit schon da, dass ich niemanden verpetzen würde. Aber ich würde jetzt auch nicht jemandem sagen, hast du gut gemacht, wenn du jetzt irgendwen verprügelt hast, der es nicht verdient hat. Ich würde nur nicht verpetzen halt vor der Polizei. Das würde ich nicht tun. Mhm. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass die Polizei auch mal ein bisschen härter gegen wirkliche Straftäter, nicht bei Leuten, die auf irgendeiner Demo mitlaufen oder irgendwas Dummes sagen, dass man die einkascht, sondern halt irgendwo wirklich Straftäter. Und wenn man die nicht verfolgt, das frustriert mich halt auch irgendwo. Was es halt auch immer ganz häufig gibt, ist dieses Problem, also dieser Spruch, zu täterfreundlich. Das ist jetzt auch so ein Ding, was neu aufgekommen ist, was im Bereich von Hate Speech häufig irgendwie genannt wird. Und was halt auch mit dieser Reform des Sexualstrafrechts, wo man da einfach sagt, dass halt Leute, die beschuldigt werden, wenn die dann nicht verurteilt werden, dann bedeutet das, Täter kommen davon. Und das ist halt auch sehr gefährlich, so diese Denke. Und da habe ich halt auch, wenn ich mir solche Sachen halt durchlese bei uns hier, bei Indie Media und so, das Gefühl, dass diese Leute halt auch meinen, so ja, das sind alles Nazis, so die sind schuldig und die, wenn die jetzt nicht hier irgendwie auch davon abgehalten werden, dann kommen die mit ihrem Nazitum durch. Und wir sind die Antifa, wir sind dagegen, deswegen müssen wir da jetzt was unternehmen. Also das, verstehst du, was ich meine? Ja, würde ich auch zustimmen, wenn das jetzt wirklich ein einheitlicher Block wäre. Aber es gibt ja auch innerhalb der ganzen kleinen Gruppen, deswegen sind die ja so krass gespalten, auch nicht so viel Liebe. Weil eben auch viele mit der diese Trennungsgründe oder Spaltungsgründe ja auch oft mit Gewaltfragen oder auch so einer PC-Kultur zu tun haben. Und wo man sagt so, hey, bei Selbstverteidigung kann man immer noch sagen, da go for it, da ist auch alles erlaubt, da bist du auch strafrechtlich nicht zu belangen, wenn das gefilmt wird und du nicht jetzt Polizisten hast, die gegen dich sprechen, auch wenn es nicht stimmt. Das gibt es leider auch, weil ja die Polizei eigene Straftaten aufklärt und da gibt es auch heikle Fälle. Dann gibt es noch den Moment, wo man sagt, nö, Gewalt ist okay, dann stellt euch aber uns nicht im Weg. Dann sagen die anderen Gruppen, ja, aber dann lasst uns bitte aus dem Spiel raus. Wir werden euch nicht verpetzen, aber lasst uns aus der Sache raus, wenn ihr dann Scheiße baut. Das gibt's auch. Nur verpetzt man sich halt untereinander nicht. Das kann man auch verstehen, das würde niemand irgendwo machen. Na gut, wenn jetzt einer von uns hier Leute verprügelt, würde ich das unter Umständen schon melden. Gibt halt Grenzen, ne? Ja. Das ist ja wie wenn, ich sag mal in Belgien, da in dem Migrantenviertel, dann Bataclan-Leute irgendwo unterkommen können. Das habe ich nicht verstanden. Die Bataclan-Leute, das einer von denen konnte doch abtauchen. Ach so. in dem Viertel dort. Und da hat sich wahrscheinlich auch einer gedacht, ich kann auch meinen Bruder nicht melden. Also jetzt nicht meinen echten Bruder, sondern halt meinen Muslim-Bruder, weißt du? Aber ist das nicht menschlich irgendwo verständlich, dass man seine eigenen Leute nicht verraten möchte? Der war nun mal ein mehrfacher Mörder, ne? Ja, ich rede jetzt aber auch nicht von, ja, ach Bataclan in Paris da. Okay, ich dachte, ja, das war jetzt einfach nur irgendein Spinner, irgendwie, der Kacke gebaut hat. Nein, Bataclan. Ja, ja. Okay. Weil ich meine, ich gucke mal. Mord ist ein bisschen was anderes, das ist nicht einfach nur jetzt irgendwie, ich habe wem gehauen, der es nicht verdient hat und ich verfetze dich jetzt nicht. Das ist ein bisschen was anderes. Ja, aber bei einer Schlägerei geht ja auch hin und wieder mal was schief. Also, ich meine, es ist ja, hin und wieder stirbt ja auch jemand, wenn man da zu sehr zugreift. Wenn du jemanden zuschlägst, dann nimmst du das Risiko in Kauf, dass du ihn tötest. Warum? Wenn man nachfragen darf? Was ist denn, wenn er nach hinten fällt oder auf den Stein, Kopf auf, hinüber? Kann alles passieren. Bei einer Selbstverteidigung würdest du dann nichts tun? Das Selbstverteidigung ist was anderes. Das war auch mein Punkt. Da wehrst du dich ja gegen genau das Risiko. Ach, es ging so in den Punkt, ich würde ihn dann halt schützen, in Anführungsstrichen, weil ich ihn nicht verpetzen würde. Ja, gut. Dann haben wir wahrscheinlich ein anderes Verständnis von Moral. Also ich würde jetzt einen Mörder nicht schützen wollen, wenn der bei mir Unterschlupf sucht. Da würde ich auch lieber dann so sagen, leg dich hin und ich rufe nebenbei die Polizei, so nach dem Motto. Aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt jemanden decke, der Scheiße gebaut hat und ich den nicht verpetze, finde ich jetzt persönlich nicht schlimm. Also da habe ich jetzt keine Gewissensbisse. Selbst wenn ich es nicht in Ordnung finde. Und wo läuft die Grenze? Was ist, wenn einer dabei stirbt? Totschlag? Also war keine Absicht, aber passiert? Also dann hoffe ich schon, dass er sich selbst stellt irgendwo. Wenn nicht, dann, also wenn jetzt wirklich jemanden stirbt dabei, dann ist das wirklich eine Grenze, oder schwerste Verletzung bis ins Krankenhaus, wenn irgendein kleiner Pimpf da zusammengeschlagen wird und der wird so schwer verletzt oder stirbt sogar, dann ist da die Grenze des Schutzes erreicht. Ich habe jetzt normalen Tätigkeiten ausgegangen, aber bei Tod oder bei Mord und Totschlag, da hört der Spaß auf, in Anführungsstrichen. Sorry, aber worum geht es hier gerade irgendwie? Keine Ahnung. Es ging jetzt um das wo die Grenzen sind oder was? Ja, ja. Ja, also auch das mit der Selbstverteidigung. Also nur um das mal klarzustellen, wenn du jetzt von Selbstverteidigung sprichst, dann meinst du, jemand kommt irgendwie auf dich zugelaufen und will dich... Das waren jetzt zwei Punkte. Das waren jetzt, also die Frage war ja, wenn ich wen schützen würde, der wen unrechtmäßig angreift. Ich will jetzt nochmal über die Selbstverteidigung sprechen. Also du definierst aber Selbstverteidigung jetzt so, Selbstverteidigung gegen körperliche Gewalt. Ja, ja. Ich rede jetzt nicht davon, als Prophylaxe wen anzugreifen, weil ich denke, der würde mich sonst angreifen, das meinte ich. Ja, nicht. Weil das ist ja leider halt eben, das schwingt ja auch in diesem Kram so ein bisschen mit, so nach dem Motto, so ja, hier, das sind alles Nazis und gegen die müssen wir uns jetzt hier, weil die würden das ja mit uns auch machen, so nach dem Motto. Aber also jetzt bezogen. Nee, also da verstehe ich auch manchmal den Sinn und Zweck von manchen Aktionen nicht, wenn man mit aller Energie versucht, durch eine Polizeikette zu kommen, um zu den Nazis zu gelangen. Was passiert denn, wenn du durchkommst? Also was hast du denn dann im Plan? Willst du in eine Massenschlägerei oder was hast du denn vor? Es ist für mich ein Unterschied, ob ich mich irgendwo die irgendwo friedlich blockieren möchte und an ihrem Platz festhalten möchte. Da muss ich keine Gewalt anwenden. Das Ding ist halt auch, wenn du dich dann da versuchst durchzubrechen und dann die Polizei überreagiert, tut es halt auch den Staat untergraben als Ordnungsmacht. Ja, das meinte ich mit dem Eskalationsgrund. Den kannst du halt bei einer Demo eigentlich nie wirklich klären. Weil das sind ja auch Dynamiken, dann greifen wir an. Bei den Demos in Syrien gegen Assad konnte man das auch nicht klären, wer angefangen hat, auf Polizisten zu schießen. Das weiß man bis heute nicht wirklich. Ein paar meinten, da kann man froh sein, wo wir leben. Also, ja, aber ich meine, man zündelt da an der Demokratie ein Stück weit durch dann das Durchbrechen. Wie bei beim Durchbrechen von Polizeiketten. Auch ja. Wenn das jetzt in Anführungsstrichen, ich will bloß vorbeilaufen, ist das jetzt schon schlimm? Ja, also ich will jetzt keine Gewalt anwenden, ich will einfach nur vorbeilaufen. Und da ist rumlaufen. Genau. Das Ding ist halt, die Polizei, die tut ja auch mal überreagieren. Und die Polizei ist ja auch kein Unschuldslamm. Weißt du, die sollten das zwar besser hinbekommen, aber ja, es sind halt auch irgendwo Menschen. Aber wenn jetzt die Polizisten überreagieren, dann hast du dann wieder brennende Vororte, so wie es gerade in Paris der Fall ist. Also um Paris herum, wo du, ich weiß nicht, wie viele tausend Autos jetzt schon wieder abgebrannt sind, weil irgendwie, keine Ahnung, irgendwas gewesen ist, wo man die Ordnungsmacht nicht wahrgenommen hat und sich gedacht hat, ich kann es in meine eigenen Hände nehmen. Also weißt du. Ja, und du hast aber in Frankreich nochmal die ganz anderen Vorortprobleme und der Auslöser war doch dieses geleakte Video, wo da ein Anwohner doch wohl mit einem Stock ein bisschen drangsaliert worden ist von der Polizei und das hat so diesen Zündeln-Effekt gegeben, weil dort die Staatsmacht ein bisschen zu hart, was heißt ein bisschen zu hart, die hat einfach wirklich überreagiert und sich straffällig verhalten und wenn dann das Ding kommt, die werden dafür nicht belangt werden, weil man davon ausgeht, dass die Polizisten auch untereinander nicht verpfeifen, was man auch immer verstehen kann, dann bist du halt so frustriert und gehst halt los. Und wenn auch das erste Mal jemand von dir zusammengeschlagen worden ist, von der Polizei, der nichts getan hat, dann denkst du auch das nächste Mal wahrscheinlich weniger darüber nach, ob du Skrupel hast, den auch anzugreifen, obwohl es der nicht verdient hat. Aber so ist halt Mensch irgendwo noch ein Tier, auch wenn es nicht in Ordnung ist. Und deswegen, ich sag mir halt, bei Selbstverteidigung, ich meinte das wirklich jetzt im juristischen Sinne, nicht als Prophylaxe, weil die würden mich ja schon angreifen, also kann ich zuerst angreifen. Das war damit nicht gemeint, falls das jetzt falsch rüberkam. Nee, aber es kam Gewalt nicht falsch rüber, es kam nicht falsch rüber, es war nur nicht klar genug gestellt und leider gibt es ja diese Denke teilweise bei den Leuten und deswegen wollte ich dir da nur die Möglichkeit geben, das nochmal klarzustellen, wie du das aber, siehst. Dieses von Solanum vorgebrachte Argument, also bei Mord und Totschlag, also diese Frage habe ich praktisch mir noch nicht gestellt, weil so sehr es auch unangenehme Menschen bei der Antifa gibt, habe ich noch nicht einen einzigen begegnet, der wirklich einen Mord in Kauf nimmt. Also ich habe es nur bei einem russischen Antifaschisten mitbekommen, der hat gemeint, die sind dort alle bewaffnet und wenn es mal drauf ankommt, dann nehmen die es in Kauf, dass der getötet wird. Aber da hast du ganz andere Zustände als hier. Auch wenn das mal nervig ist für die Anwohner, dass da mal die Stadt fast blockiert wird. Da sind wir noch in einer vergleichsweise positiven Situation, dass da noch nicht groß Mord und Totschlag passiert. Was hältst du denn von so Sachen wie diesem Richard Spencer? Ich weiß nicht, ob der da was sagt. Das ist ja so ein. Ja, der ist auch, der aufs Maul bekommen hat hier bei seinem Live-Interview mit People Rock erklärt irgendwie. Ja. Aber ich es jetzt in Ordnung finde oder was? Ja, genau, ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich tatsächlich innerlich irgendwo gefreut, weil der Typ in Anführungsstrichen gar nicht geht und sie hat sich für friedliche Säuberung, ethnische Säuberung ausgesprochen und da ist halt die Grenze erreicht, wo ich denke so, da musst du jetzt nicht, ich finde es gut, ich habe mich gefreut innerlich, ja, ich sag mir aber auch, das muss nicht sein, weil damit überzeugst du niemanden, aber wenn du halt wirklich öffentlich sagst, ich bin für ethnische Säuberung, dann musst du auch dich nicht wundern, dass du auf die Fresse kriegst, ganz einfach. Ja, ich habe allerdings auch das ganze Zitat mal gehört von ihm und er meinte irgendwie so, ja, nach dem Weltkrieg haben sie irgendwie einen Staat Israel gegründet und das ist ja auch irgendwie dann nur eine Ethnie, die da irgendwie ist und so nach dem Motto und deswegen ist das ja auch nicht verkehrt, also halt dieser Ethnonationalismus, was die halt vertreten. Das wäre eine friedliche ethnische Säuberung dann gewesen, die quasi von oben herab angeordnet wurde. Müssen wir jetzt ernsthaft zum Ende des Gesprächs darüber diskutieren, ob es wirklich friedliche ethnische Säuberungen gibt. Nein, also, aber das wäre auch jetzt ein Statement, was ich nicht machen würde und was ich für Bullshit halte, aber er hat jetzt nicht dazu aufgerufen, irgendwelche Leute in Vernichtungslager zu tun oder so. Das wollte ich damit einfach nur nochmal gesagt haben. Nein, der Machiavelli in mir sagt, es ist einfach Quatsch, Leuten aufs Maul zu hauen, selbst wenn die etwas Widerliches gesagt haben, weil du überzeugst damit niemanden, sondern nur dein eigenes Ego. Und ich habe mich aber irgendwo gefreut, das gebe ich zu. Ich bin vielleicht so gehässig, dass ich mich gefreut habe, dass der wirklich auf die Fresse bekommen hat. Ich habe dem jetzt keine Träne nachgeweint, weil davon stirbt man auch nicht. Und wenn man sich ethnische Säuberung macht, wenn jetzt jemand vor mir steht und sagt, so ja, ich finde ethnische Säuberung eigentlich gar nicht verkehrt, da würde ich mir jetzt nicht auf die Fresse hauen, aber ich will mit diesen Menschen einfach nichts mehr zu tun haben. Und weg, einfach nur weg. Ist denn jetzt zum Beispiel, wenn der Typ jetzt ein Messer gehabt hätte? Der Spencer oder was? Ja, und hätte der Spencer den erschossen, Angreifer. Wäre das dann gut für die Demokratie oder schlecht? Ach, du meinst, er wird geschlagen, zieht das Messer und versucht sich zu verteidigen. Und tötet ihn dabei. Das ist zwar over the top, aber tatsächlich würde ich nach meinem Werteverständnis und nicht nur juristischen Laienverständnis sagen, wir reden jetzt nicht von einer Mordabsicht, sondern der hat es versucht einfach zu verteidigen. So. Und er ist halt so doof gestochen worden, dass er stirbt. Und glaubst du, dass dann die anderen Antifanten dann sagen würden, das sehen wir auch so? Nee, das würde wahrscheinlich einen Ausbruch geben, so nach dem Motto, wenn wir dich nochmal kriegen, dann kannst du froh sein, wenn du ins Krankenhaus kommst. Das glaube ich schon, würde passieren. Und das ist Demokratie fördernd oder Demokratie... Nein, meine ich ja, das bringt ja überhaupt nichts, der politischen Diskussion irgendwo näher zu bringen. Das ist halt für mich echt so Straßenkämpfe irgendwo, die nichts mit irgendeiner vernünftigen Auseinandersetzung zu tun haben. Also da gibt es kein Pro und Contra, das ist jenseits von Gut und Böse irgendwo. Wie wäre es denn eigentlich, wenn der Angreifer nicht die Fäuste, sondern ein Messer benutzt hätte? Ja, dann muss der ins Gefängnis und muss strafrechtlich verfolgt werden, weil dann ist das eine Mordabsicht, Punkt. Tötungsabsicht. Okay. Also über Faustschlag kannst du lachen, aber das wäre dann zu viel. Ja. Okay. Ich hätte auch noch eine Frage. Hast du Leute in deinem Umfeld, die sich als Marxist oder als Maoist bezeichnen? Als Marxisten ja. Maoisten kenne ich jetzt persönlich nur ein paar aus Berlin und die haben von Trotzkisten auf die Fresse bekommen. Da musste ich auch irgendwie innerlich denken, was soll der Quatsch, aber gut. Kannst du es vielleicht auch sehen, dass auch der Begriff Marxist sehr negative Konnotationen haben kann? Ja, Und wenn ich mir überlege, was für Leute da gibt, die sich Marxisten nennen und Leute unterdrücken wollen, kommen mir die Tränen, weil wenn ich dann das Original mal lese, da ist nichts von Unterdrückung oder hast du nicht gesehen, aber das ist halt ein Kampf gegen die Mühlen. Wenn du jetzt zum Beispiel Angehörige hast, die direkt unter so einem System gelitten haben und auch gefoltert worden sind, wäre das dann für mich okay, dann sowas wie beim Spencer zu machen? Also, weißt du, dann so einfach die Leute von der Seite zu schlagen, weil sie halt so eine Scheiße erzählen. Also, wenn du jetzt meinst, wenn sich jetzt irgendein Marxist dafür ausspricht, Klassenfeinde ins Gefängnis zu stecken, irgendwie sowas, dann habe ich auch kein Mitleid damit, wenn der auf die Fresse kriegt, ganz ehrlich. Wenn es wirklich solche Leute noch gibt. Marxist, also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Marxist ist so wie friedvoller Nazi, so hört sich das an, aber es ist eigentlich nur ein friedvoller Nazi. Weißt du? Also so eigentlich. Ja, also okay. von der Schwere vom Begriff her, weil am Ende hat das, was der Marx geschrieben hat, immer dazu geführt, dass sehr viele Leute sterben mussten. Und es gibt halt keine positiven Beispiele von dieser Gedankenwelt weiterentwickelt in die Realität, in den Staat, wo das nicht mit vielen toten Menschen geendet hat. Und ist es dann okay, wenn man die dann schlägt, wenn jemand sagt, ich bin Marxist? Oder nee, Spencer hat nicht auf die Fresse bekommen, weil er meinte, ich bin Nationalist, sondern weil er halt sich für ethnische Säuberung ausgesprochen hat. Also sprich, wenn jetzt ein Marxist ernsthaft irgendwie ein Gulag-System oder sowas gut findet und das öffentlich sagt, dann würde mir jetzt auch keine Träne runterkullern, wenn der eine reinkriegt. Okay, dann ist dann nochmal die spezielle Äußerung. Also ein Spencer aufs Maul, nur weil er Nationalist ist, halte ich für Quatsch, weil das musst du aushalten können. Darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, der Spencer hat aufs Maul gekriegt, weil er halt so eine Ikone für die Alt-Right ist, aber okay. Ich denke, dass das Zitat nur im Nachhinein als Rechtfertigung gefunden worden ist. Weiß ich nicht. Also ich glaube, auf Twitter haben sie doch alles sofort an. Kam das nicht da? Nee, der Spencer, der war doch vorher schon ein bisschen bekannt. Das war doch der mit Hail Trump und sowas. Hail the People. Nee, der ist durch den Schlag richtig bekannt geworden. Also, der vorher war da schon wieder in der Versenkung verschwunden. Der wurde geschlagen und dadurch hat er sich zu einer Ikone innerhalb, also noch mehr imponieren können, die Alt-Right-Leute, dass er irgendwer ist. Also, ich kannte den schon vorher, weil er auch die identitäre Bewegung mit dem zu tun hatte. Ja. Dann gab es ja so eine vergleichbare Bewegung in England. Also mein reines demokratisches Verständnis sagt auch so, hey, Nationalisten oder auch identitäre Bewegung, das musst du aushalten. Aber du kannst ja auch dagegen Protest machen, auch friedlich hin. Da musst du niemanden für auf die Fresse hauen. Und, Ich provozierst ja eh nur, dass du damit Märtyrer erschaffst. Ja, das hat man ja beim Spencer wieder gesehen. Eben, also das meine ich ja. Selbst der Machiavelli in einem müsste doch sagen, wen überzeugst du denn damit? Niemanden. Außer halt dein eigenes Ego und deine eigene Echokammer befriedigst du damit. Also selbst rein, also wenn du noch nicht mal Ethik zulässt, dann, oder auch Juristerei, dann nimm doch wenigstens Pragmatik irgendwo hinzu, weil was bringt's? Nix. Mhm. Außer halt vielleicht ein lustiges YouTube-Video, was du dann irgendwie auf Facebook teilst. Ja komm, der hat auch hart gezuckt. Wie der weggelaufen ist, keine Ahnung. Das ist assi von mir zu sagen, aber ich weiß nicht. Der hat nicht so einen starken Eindruck gemacht. Aber ist auch scheiße. Vielleicht. Also, es gab doch jetzt weiß hier irgendwie. Ich kenne doch diesen Götz Kubitschek, oder? Ja, der wurde von innen angegriffen. Was erwartest du hier wieder? Ja, irgendwelche Heldentaten oder wie? Nein. Hier, zum Thema Götz Kubitschek. Kurz. Da wollte man ja auch vor seinem Haus protestieren. Hat man ja auch gemacht. Und da denke ich mir halt so, das musst du einfach als öffentliche Person irgendwo hinnehmen. Aber dafür verdienst jetzt keiner auf die Fresse. Ja. Ganz einfach. Weißt du, aber man kann auch sagen, dass ich das, was du denkst, scheiße findest. Und das muss ich doch nicht persönlich nehmen. Solange das dann nicht irgendwie so, keine Ahnung, den Garten salzen und dann weiß, so scheiße ist. Genau. Und Buttergarten. Die Frau schänden, das Haus abbrennen. Ja. Ja, weißt du, solange du einfach nur davor stehst, sagst, Alter, du bist ein Partner, ja, da guck dich an. Cool, aber halt nicht so dieses... mit zivilen Ungehorsam den Garten anzünden, sagen, ups, das Haus hat auch noch Feuer gefangen, das war nicht Teil meines kreativen Protestes. So. Was ich noch als Frage hätte, und die ist absichtlich dämlich gestellt, was ist der Unterschied zwischen Antifa und Pegida? Pegida ist organisierter. Organisierter. Okay. Weitere Unterschiede. Ja. Ja, ich hab im Vorfeld eine bessere PR, eine deutlich bessere PR. Bessere PR organisierte. Glaubst du, dass die Pegida-Strategie für die Antifa helfen würde? Oder dass die Antifa einfach anders ausgerichtet ist? Ich glaube tatsächlich, es fehlt so ein paar Charismatiker oder CharismatikerInnen, die einmal ein bisschen Dampf rausnehmen aus diesem ganzen wenn die Polizei sich in unseren Weg steht, dann hauen wir denen auf die Fresse. Und sich da mal Leute sagen so, hey, wir sind seit Jahren aktiv und sagen so, es gibt auch friedlichere Mittel, auch wenn die Zivilen ungehorsam sind und auch vielleicht in einer rechtlichen Grauzone sind. Das kann man machen und da muss man sich nicht für schämen und davor braucht man auch nicht ins Gefängnis. Das würde schon viel helfen. Aber diese Teile, die sagen so, hey, ich komme jetzt in eine fremde Stadt und wenn ich da jetzt irgendwelche Sachen anzünde, was soll's, ich fahre eh bald nach Hause und glaube, ich habe tatsächlich die Weltrevolution irgendwie vorangebracht. Solche Leute wird es leider immer geben, wenn sich halt keine Charismatiker finden. Und wieder ist auch ein ganz legitimer Ausdruck in der Bevölkerung. Das kannst du auch nicht unterdrücken. Punkt. Auch wenn du es nicht schön findest, nimm's hin. Werd erwachsen. Also ist sie, ich wollte es nur mal kurz sagen, also ist die Antifa eigentlich so unorganisiert, wie es erscheint, so naja, sozusagen. Also die können sich da untereinander zum Teil auch nicht ab. Nur halt, wenn es mal gegen Nazis geht irgendwo, dann hat man seinen Burgfrieden. Aber wenn dann schon einer mit einem Palituch ankommt, dann kommt der nächste Anti. Du weißt aber eigentlich Antisemit und ja, genau. Ja. Das deutsche Volk war schon immer geeint, wenn man gemeinsam Feind hatte. Aber welche Antifa auch? Es fehlt halt so eine gewisse Pragmatik von Konservativen und Liberalen, so die sich mal zu einem größeren Ziel vereinigen, ohne jeden kleinen Fitzel als Unterschied gleich feindlich zu sehen. Das fehlt, so eine gewisse Pragmatik. Und einfach mal Machiavelli, der Fürst, lesen sollte sowieso jeder. Ich hab im Vorfeld des Streams mal versucht, ein bisschen rauszufinden, wie ist denn die Antifa eigentlich heutzutage organisiert. Ja, und ich weiß, es gibt halt den Antifa e.V., ja, dann gibt es aber, glaube ich, keinen Dachverband und unten drunter, also so auf lokaler Ebene. Antifa hast e.V.? Du weißt schon, dass das ein Hoax ist, ne, um Pegida-Leute zu trollen. Echt jetzt wirklich? Scheiße. Also auf jeden Fall. Es gibt kein Demo-Geld. Oder warte, ja, doch, was? Für die Trolle im Netz. Ich habe letztens 20 Euro pro Stunde verdiene ich dafür. So. Also die Antifa wird nicht mit Limousinen angekarrt und dann geht es erstmal zum Catering? Also das, ich finde es wirklich großartig, dass es da wirklich Leute gibt, die das glauben, dass man da echt vom Staat finanziert wird. Finde ich großartig. Ja. Also das ist echt ein Trollmoment, den muss man ausnutzen. Genauso wie auch die Pol-Trolle, die SJWs und die Linken auch trollen, das muss sein, weil es gibt da echt so viele Vollidioten auf beiden Seiten. Finde ich Respekt, ich habe das geglaubt. Ja, also an TV wäre ich jetzt auch erstmal davon ausgegangen, weil ich mir dachte, irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie Verein, linke Politik, irgendwie so von der Art. Gut, aber schön, wenn es so organisiert wäre. Ebene gibt es ja eigentlich nur. Das wäre schön, ja, wenn es die organisiert wäre. Ja, auf jeden Fall, auf lokaler Ebene, da gibt es halt eben verschiedene Gruppierungen, die sich halt eben lose organisieren, ja, und da habe ich mir halt eben auch die Frage gestellt, wie funktioniert das eigentlich überhaupt? Keine Ahnung, Pegida demonstriert morgen in Dresden und dann spricht sich herum, dass die das machen. Und was macht dann die Antifa? Also wie zum Teufel kommen die da hin und protestieren? Ist es dann wirklich so, dass dann halt eben die Leute so einzeln für sich entscheiden, da mache ich mal mit und dann gucken wir mal, wie viele da sind? Oder ist es so, dass sich halt wirklich abgesprochen wird und dann gesagt wird, so, wir treffen uns dann und dann und dann ziehen wir los? Nee, das ist lose. Also du hast einen höheren Organisationsaufwand, beispielsweise beim G20-Gipfel, als bei Pegida. Da wird einfach gesagt, so hier, dann und dann ist wieder Pegida, wer mitkommen will, dann und dann kann mitkommen. Dann gibt es halt gemeinsam eine Bahnfahrt. Aha. Das ist unorganisiert. Oder wird auch, weiß ich nicht, auf irgendwie eine Facebook-Veranstaltung hier, bla, gegen Pegida, für die Toleranz und die Freiheit, mit den Kirchen und der Gewerkschaft. Wer mitkommen will, kann mitkommen. Ist ja nicht alles die Antifa. Also da sind dann auch so einige, ich sag mal, so Gruppierungen mit Eigeninteresse, die dann halt eben da mitmachen, weil das gerade so in ihr Feld. Ja, wieso? Es gibt auch viele, die sich auch abgrenzen von der Antifa, was ich auch verstehen kann, dass die einfach keinen Bock haben, Fotos gemacht zu bekommen, wenn daneben der schwarze Block läuft. Aha. Weil die halt so ein bisschen martialisch aussehen. Und dann links ist halt ein Verdi-Männchen, der sich auch denkt so, finde ich jetzt nicht so schön, aber was soll's? Ist ja ein gemeinsames Bündnis. Hast du nicht gesehen. Ach so, du nach dem Motto, der Feind meines Feindes und so. Ja, also das ist gut, dass man in Dresden schon keinen Bock auf Pegida hat, weil es auch finanzielle Gründe hat. Es sind ja ganz viele Hotelbuchungen storniert worden, hast du nicht gesehen. Und es sind ein paar Dozenten nicht mehr zur Arbeit erschienen an der Uni, weil sie Angst hatten und angepöbelt worden sind. Das heißt, da stecken ja nicht nur jetzt irgendwie so eine weltfremden Weltverbesserer. Aber das waren doch nur die kleinen Aggressiven, die ja nichts mit der Masse zu tun haben, wie es ja bei euch auch ist. Die haben ja nicht. Ja, deswegen, ich finde ja auch die Idee auch gar nicht verkehrt, dass man bei Pegida, gibt doch mal ein paar Leute und lass uns doch mal darüber reden, was ihr für Probleme habt. Und dann kommt dann halt raus so, ja, meine Rente und bla bla bla, wo denkst du, das hat eigentlich mit dem Thema gar nichts mehr zu tun. Und das ist halt ein Ausdrucksmittel, ein Ventil, wo die Leute halt irgendwo Dampf ablassen können. Und dann läuft es auch irgendwann tot, weil es eben kein gemeinsames Ziel mehr gibt. Weil in Dresden Islamisierung, was soll der Quatsch? Wo hast du denn da groß Moslems? Das ist ja bloß ein Vorwand, einfach mal am Dampf abzulassen. Was ist halt okay. Das sind ja nicht alles, also, auch wenn das jetzt eine neue Erkenntnis ist, das sind ja nicht alles Nazis, die da rumlaufen. Aber das hat sich doch auch schon bei den meisten Antifaschisten rumgesprochen. Außer halt ein paar Deppen, die in Berlin vielleicht wohnen. Aber die Rechnung für die ist doch auch relativ simpel. Die sehen, Flüchtlingskrise kostet 20 Milliarden und die Ostrenten sind nicht angeglichen. Also, weißt du, das ist ja so eine Logik. Ach so, du meinst, ja, hier, wenn es heißt, wir wollen Geld für die Schwimmhalle und hast du nicht gesehen, sagt man immer, nee, kein Geld da, aber für Flüchtlingsheime ist Geld da. Tja, das ist dann wirklich Aufgabe zu erklären, wieso, warum, weshalb, wieso gibt es die Trennung zwischen Bundesgeld und was die Kommune halt zur Verfügung hat. Das ist halt schwer zu kommunizieren und als Politiker, Lokalpolitiker musst du dir dann halt anhören, ihr wollt doch hier das Land austauschen und denkst dir halt so, was soll der Scheiß, ey. Ja, und das Lustige ist auch noch, dass wir jetzt wieder ganz verstärkte Bestrebungen haben, politische Bildung zu machen und dass diese politische Bildung sich nicht auf solche Sachen beschränkt, wie das, worüber wir gerade geredet haben, was ja durchaus sinnig wäre, den Leuten da mal ein paar Flyer in der Hand zu drücken oder so, ne? Nee, sondern auch auf so Zeug wie, wir brauchen eine Sexualstrafrechtsreform, ist alles zu täterfreundlich, Gender Mainstreaming, ja, die Leute sind zu islamophob und so ein Kram. Ja, was heißt denn islamophob? Ich verstehe das auch immer nicht, wenn ich kann doch wohl nachvollziehen, dass ich keinen Bock habe, dass überall eine Moschee aufgebaut wird. Und dann drücke ich das halt in dem Willen aus und wenn man mir dann aber sagt, das darfst du nicht, du bist sonst ein Rassist, dann suche ich mir halt irgendwen, der das für mich sagt. Das ist ein ganz, ganz simples Repräsentantenverhalten. Also ich verstehe auch nicht immer diese Angst davor zu sagen, wenn du jetzt den Islam kritisierst, bist du gleich ein Rassist oder so. Mach's doch einfach mal und dann schau doch mal zu, was passiert. Und deswegen hatte ja der Kraut auch immer so, soll man sagen, Ängste, weil er den Islam kritisiert und von Antifanten gedoxt wird und er wirklich vor den Antifanten jetzt so krass viel Angst hat, sondern halt eher vielleicht noch vor den Leuten, die dir dann eine Kugel in den Briefkasten geben und so. Ja. Also, weißt du, das so, ich weiß nicht. Ja, also ich kann auch von mir sagen, dass ich schon Freunde darüber verloren habe, dass ich nichts vom Islam halte. Und das zu autoritär finde und zu rückwärtsgewandt und so. Also durchaus aus dem atheistischen Bereich dann irgendwelche. Ja, und dann schaust du dir mal so Zitate von Marx über den Islam an oder auch was linke Aufklärer geschrieben haben über Religionskritik und dann guckst du dir heute an, was da für ein Appeasement betrieben wird, da kannst du eigentlich nur heulen. Ja. Was da für eine großartige Tradition aufgegeben wurde. Triple Oppression Principle oder wie das heißt. Ja, es ist halt diese, dahinter steckt auch kein Aluhut, sondern einfach wirklich ein ganz einfacher Mechanismus. Wenn du einmal als Rassist giltst, dann bist du schon eingeschüchtert. Du musst einmal nur sagen, so, hey, wieso, wo ist das Problem, wenn ich das kritisiere, ohne gleich als Nazi zu gelten? Du musst nur einmal diesen Mut haben, das dann mal auszusprechen und dann ist es auch vergleichsweise entspannt. Und wenn es dann immer noch Leute gibt, die dann dich öffentlich denunzieren, dann musst du einfach auch eine gewisse Coolness irgendwo auch haben und es einfach durchziehen. Das machen doch auch zum Beispiel Jonathan Schmidt-Salomon. Die sind ja nun nicht verdächtigt, irgendwelche Nazis zu sein. Und die gehen doch in die Talkshows. Also ich hab da schon häufiger gelesen, dass die Giordano-Bruno-Stiftung auf jeden Fall. Ach, Antisemitismus wegen Giordano-Bruno, ne? Das habe ich bei der Taz einmal gelesen. Sie hat mich kaputt gelacht. Das zum einen. Und dass der Hamed Abdel Samad ist ja da im Beirat, dass der unbedingt entfernt werden müsste, weil er ja so anti-islamische Ansichten da irgendwie vertritt und so ein Kram. Naja, aber er zieht's durch und er macht trotzdem weiter. Und er war auch mal bei einer AfD-Veranstaltung, soweit ich mich erinnere. Ja, und auch, er macht sich trotzdem nicht gemein mit denen. Und das ist das Klügste, was du machen kannst. Ja, das stimmt. Ja, das ist aber auch irgendwo ein Armutszeugnis für unsere aktuelle Gesellschaft, dass so jemand auch nur bei der AfD überhaupt eingeladen wird. Also, ja, und deswegen meine ich ja, dass diesen schmerzhaften Lernprozess, den macht die Linke in den USA gerade durch und der kommt in Deutschland verspätet an. Das kommt noch. Deswegen wird es erstmal noch schlimmer, bevor es besser wird. Tja, also ich habe eher das Gefühl, dass es in Europa viel, viel mehr Repressalien gibt, weil wir halt auch solche Gesetze, dass wir von vornherein erstmal sagen, die Redefreiheit ist ein zu schützendes Gut, also, die gar nicht haben, sondern schon von vornherein dieses Ja, aber da irgendwie überall dahinter stellen und dann irgendwie behaupten, das wäre doch alles ganz klar definiert und das ließe sich ja alles ganz klar festlegen und das ist auch überhaupt gar kein Problem und wir machen da nur hier ja, wir gehen ja nur gegen die Leute vor, die die Macht haben und dieses ganze Zeug, also diese ganze Logik von dieser verwirrten Bewegung, die ist bei uns schon lange in Institutionen gegossen und deswegen mache ich mir da durchaus große Sorgen. Aber ich würde jetzt nochmal kurz, weil der OPEC-SOP so gemutet wurde, nochmal darauf zurückgehen, also ich würde mir gerne mal diese Dokumente wirklich mal angucken, diese Pläne, wie man das so Stück für Stück implementieren will. Und in der Konsequenz heißt das ja, es reicht aus, wenn irgendeine vom Staat abgesegnete NGO das hier als Hate Speech brandmarken würde, dann wird das hier geschlossen. Und im Schlimmsten, also werden ja nicht gleich sofort ins Gefängnis gestellt oder ins Konzentrationslager der Toleranz reingebracht, aber wir werden erstmal dann in Anführungsstrichen überall gesperrt. Und glaubst du nicht, dass hier die Weltraumaffen, ihr selbst und auch die Community dann pfiffiger ist und dann auch andere Kanäle im Internet finden würde, um sich dann auch sich das nicht gefallen zu lassen? Also ich denke mal, es wird halt laufen so wie in Kanada, du hast ja schon gesagt, ne? Also da gibt es ja diese Menschenrechtstribunale, die auch als soziale Gerechtigkeitstribunale bekannt sind. Und die können ja auch niemanden einkerkern, aber die können dir halt Geldstrafen geben, die so hoch sind, dass halt deine Existenz gefährdet ist. Und wenn du nicht bezahlst, dann kommt wer anders. Dann kommt das richtige Rechtssystem und sperrt dich ein. Und da ist halt aber eben. Aber das wurde auch gekippt, oder? Nee, das C-SPAN 16? Nee, das ist nochmal was anderes. Aber diese Menschenrechtstribunale, die gibt es ja schon. Die sind ja schon in Funktion. Also ist das mit dieser Quatsch mit diesen Pronomen, wenn ich das als Dozent, als öffentlich wie eine Staatsdiener, was auch immer, ein falsches Pronomen mache und ich sage so, ich kriege eine Geldstrafe und ich leugne das? Menschenrechtstribunale dienen dazu, um halt eben Diskriminierung, also quasi man sagt sich irgendwie, wenn jemand diskriminiert wurde, dann ist das quasi zu klein für das richtige Rechtssystem, aber wir haben jetzt hier diese Menschenrechtstribunale und die geben dir dann eine Geldstrafe dafür, dass du irgendwie diskriminiert hast oder so. Und dieses mit dem C16, das ist halt eine mögliche Diskriminierung gewesen, halt Diskriminierung, weil du die falschen Pronomen benutzt hast. Und soweit ich weiß, ist das noch in der Mache mit dem... Okay. Und es ist halt nur eine von den Möglichkeiten. Und diese Menschenrechtstribunale, die sind auf jeden Fall schon eine Weile da. Die sind auch nicht jetzt erst mit Trudeau und so gekommen. Das ist irgendwie schon eine Längeentwicklung. Und die gibt es auch, soweit ich weiß, in Ontario auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die in allen Provinzen irgendwie eingebaut sind da schon oder ob das auf Bundesebene bei denen schon so ist. Und sowas in der Art, glaube ich, wird es in Europa auf jeden Fall in näherer Zukunft geben. Und das reicht ja schon, wenn du die Leute wirtschaftlich ruinieren kannst, wenn du dafür sorgen kannst, dass die, also halt so richtig Stasi-Methoden schon fast, ne? Also das halt, die Stasi hat es ja damals auch so gemacht, die Leute irgendwie zu denunzieren in ihrem Umkreis, damit die da halt keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt haben. Und das reicht ja dann schon. Du brauchst die Leute ja dann gar nicht mehr einsperren. Die sind dann sowieso durch. So. Ja, aber du hast doch dann die Reaktion von Jordan Peterson gesehen. Der hat ja eigentlich, wenn man dem Internet folgt, nur Zustimmung erhalten. Und es sind ja eher so an den kleinen Schaltstellen, haben sie ja noch versucht, ihn irgendwie mundtot zu machen. Und ja, aber wer hat denn gegen den protestiert? Ist richtig. Aber diese SJWs, die schießen sich damit selbst ins eigene Knie. Das kriegen die doch auch langsam mit, dass das nicht funktioniert und dass es massiv Gegenbewegung dazu gibt. Und wenn dann nicht erstmal bis zur nächsten Legislaturperiode, die abgewählt werden, sondern halt ausweichen auf andere Kanäle im Internet und dann Widerstand formieren. Ja, dann stellen sie sich hin und sagen, der Grund, warum es Gegenbewegungen gegen uns gibt, ist der Grund, warum es uns gibt. Also das ist ja auch mal diese Logik so. Weil man uns widerspricht, braucht es mehr von uns. Aber du... Also das kann in beide Richtungen halt gehen. Ja, und auch so, ich meine, selbst wenn man jetzt... Also ich bin ja auch durchaus der Meinung, dass ich es nicht möchte, dass Deutschland... groß ins Rechte abdriftet und für mich ist auch schon jetzt in der Gesellschaft ist mir viel zu konservativ und die Kirche hat zu viel Einfluss und so. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass irgendwie die einzigen Leute, die jetzt quasi dem Paroli bieten könnten, dann halt genau solche Leute sind, die dann sowas einführen, dann sage ich mir doch nicht, ja, ist doch alles prima. Die in der Linken, die sind jetzt verrückt und dafür kommen jetzt Leute halt, gibt es dann Backlash in die andere Richtung, schlägt das Pendel in die andere Richtung aus. Das ist doch alles kein Problem, so ist doch alles okay. Weil die andere Richtung will ich halt auch nicht haben. Aber das hier ist doch gerade das gute Beispiel dafür, dass sich aus allen politischen Lagern die Leute zusammenfinden und sagen so, hey, irgendwas stimmt hier nicht. Und die Leute sitzen auch in den NGOs und sitzen auch in Verwaltungseinheiten oder auch in der Justiz, die sagen so, nee, so ein Quatsch machen wir nicht mit, dagegen klagen wir. Und dann musst du ja auch zum Beispiel sowas, also wenn die wirklich so ein Riesending machen und sagen, wir würden machen ein Menschenrechtstribunal und wenn du keine gegenderte Sprache benutzt oder das Partizip 1 Präsens vergewaltigst, dann kriegst du eine Geldstrafe. Das muss erstmal durchs Europäische Menschengerichtshof-Ding kommen. Und da würde ich behaupten, es gibt so viele alteingesessene, altliberale, die wollen das mit Zähnen verteidigen. Das ist ja gerade der Europarat, das ist ja das Menschenrechtsgremium von der EU. Und das Ding ist ja gerade das, was halt diese NGOs alle bemächtigt. Das ist ja gerade dieser Hub, wo diese ganzen Sachen rauslaufen. Na, ist das gesetzliche Kraft oder ist das eine Regelung, die man auch nicht einhalten muss? Ja, da gibt es dann irgendwelche Konventionen und so ein Zeug und die werden dann unterschrieben und dann wird halt losgelaufen und dann muss das in nationales Recht halt eben umgemünzt werden. Und es gibt noch Leute, die sagen, das muss alles auf die Schnelle so gemacht werden, dass es direkt verbindlich ist. Also Europa braucht mehr Kompetenzen und die Menschenrechte, weil das ist leider so, dass man kann nicht einfach nur sagen Menschenrechte und alle wissen Bescheid, das ist was Gutes, sondern leider gibt es da auch Sachen wie halt eben dieses von wegen alle Beschuldigten sind Täter und wenn ich jetzt nicht alle Beschuldigten einsperre, dann sind die Opfer nicht geschützt und damit ist es dann die Menschenrechte von denen sind dann verletzt. Das sind alles Logiken, die wir jetzt schon haben und die auch jetzt schon einstimmig irgendwo verabschiedet werden und wo es jetzt schon keinen Widerspruch mehr zu gibt. Gibt es ein konkretes Beispiel? Weil ich habe den Artikel gelesen. Ich würde kurz einhaken wollen. Zwei, 1. Februar 2011, Susanne Bär tritt ins Amt als Richterin fürs Bundesverfassungsgericht an. Der Artikel, den du gerade verlinkt hast. Ja, die 46-jährige bekennende lesbisch lebende Rechtswissenschaftlerin ist Vertreterin der radikalen Gender-Theorien. Ja, die war, als sie an der Humboldt-Universität gelehrt hat, geforscht hat, hat sie keine Papiere veröffentlicht und hat 10 Jahre Geld bekommen. Keine Ahnung, was sie gemacht hat in der Zeit. Und ist jetzt aber im Bundesverfassungsgericht. Da sitzt eine Genderfrau. Dann habe ich Richterin oder als Beraterin oder als was? Als Richterin. Als Richterin. Also die ist Volljuristin. Mhm. Aha. Und kurz, also Punitive Legislation, also habt ihr die Dokumente da vielleicht, was es da jetzt für Vorschläge gibt, was passiert denn, wenn ich jetzt diese Sachen nicht mitmachen will und sage so, nö, dann will ich lieber die Geldstrafe haben oder ich gehe dafür lieber in den Knast und bin Märtyrer und lasse mir da von meinen Volksleuten mich als Helden aufbauen und das kriegt ihr dann noch so zurück, take this, Feminists. Ja, wenn du das Glück hast, Glück hast, dass du in der Öffentlichkeit stehst, dann wird das sicherlich klappen. Na, guck mal, fällst du schon mal vor die Wochenzeit also Mundschuh dann eincashen oder so, was glaubst du, was da los wäre? Nee, das würden sie eh nicht machen, weil das ist ja kein weißer. So. Also es läuft ja auch jetzt schon, bin ich mir sicher, komplett willkürlich. Also wenn das schon ein soziales Gerechtigkeitstribunal heißt, dann kannst du davon ausgehen, dass die Leute... Gibt es da schon einen Fall? Also habt ihr da mal wirklich einen Fall, wo jemand dafür bestraft worden ist? Ja, also es gibt auf jeden Fall Videos, wo mehrere Fälle beschrieben werden, die ich dir verlinken kann. Also einer, an den ich mich noch erinnern kann, das war irgendein griechischer Immigrant nach Kanada. Und der wurde irgendwie von einer ehemaligen Angestellten von ihm verklagt, weil es angeblich Sexismus war und so. Und dem seine Existenz wurde auf jeden Fall von diesem Tribunal, also die haben mir so eine hohe Strafe gegeben, dass sein Geschäft auf jeden Fall dicht machen musste. Boah, okay. Ja, dann, um das Thema abzuschließen, und da würde ich halt behaupten, dann umso mehr ist Gegenaufklärung notwendig. Egal, ob man sich als Sexist und Rassist beschimpfen lassen muss, egal, ob man eher links steht, linksliberal, konservativ, von mir aus auch patriotisch nennt, umso mehr braucht es dann halt dann so ein Zweckbündnis, weil man ja auch irgendwo den liberalen Kern drin hat, so, ja, es gibt Sachen, die ich persönlich scheiße finde, aber dennoch darf das nicht verboten werden, zu sagen zum Beispiel. Das gibt's doch, ist doch bei so vielen Leuten drin. Das kannst du mir nicht, also egal wie krass dieses Nudging und wie klug da irgendwelche psychologischen Hintergründe sind, die da eingeplant sind, ich bin schon der Meinung, da würdest du eine Phalanx kriegen aus so vielen Schichten, die nicht nur aus weißen heterosexuellen Männern besteht, sondern da würden auch genug andere mitmachen. Ja, da machen immer genug andere mit. Also auch, ich weiß nicht, ob du mal dir die Männerrechtsbewegung angeguckt hast. Das ist ja alles auch Nazis. Das ist ja auch so ein Bereich, der immer komplett verleumdet wird. Vollkommen egal, wie viele Frauen mitmachen, vollkommen egal, wie viele vernünftige Sachen die sagen. Wir waren ja hier bei den Weltraumaffen, bei der Deutschlandpremiere von diesem Dokumentarfilm von der Cassie J. darüber. Ich habe immer noch nicht geguckt. Der ist jetzt seit ein paar Tagen bei Vimeo. Kann man den für 5 Euro ausleihen, auf jeden Fall. Lohnt er sich? Nur zur Werbung? Der ist sehr gut, ja. Also ist auf jeden Fall in 2 Stunden warst du komplett Bescheid. Hast du auf jeden Fall mal ein gutes Plädoyer für die andere Seite quasi zu diesem Gender-Kram gehört. Und also wir waren ja bei der Deutschlandpremiere und die Sachen, die darüber teilweise auch geschrieben worden sind, die waren so außerweltlich. Ich habe noch nie so einen verwirrten Dreck gelesen. Also es ist von den Letztfrauen und so. Und da haben sie ja auch gemeint, das dürfte nicht stattfinden. Und da lernen Leute, wie man vergewaltigt und lauter so ein Kram, ne? Es wurde ja, dieser Film, der wurde ja komplett zerrissen von diesen ganzen Seiten. Das ist so ganz böses frauenfeindliches Machwerk. Und dann verlinkt man so mal hier, hey, das ist von einer Frau, die sich also auch als Feministin bezeichnet. Also bleibt mal auf dem Teppich. Und das reicht doch schon meistens aus, wenn man halt, wie bei Hamid, auch standhaft bleibt und sagt so, nichts gegen erste, zweite Weltfeminismus, aber ihr seid einfach Spinner. Und das muss man so oft wiederholen, bis es verstanden wird. Und so einfach können die sich auch nicht mehr rausreden. Das sind doch jetzt auch schon die letzten Verteidigungskämpfe, die haben. Alles als Rassisten. Ja, und das sind die letzten Verteidigungskämpfe, die wir haben. Aber wir sind keine Rassisten, solange wie wir es noch irgendwie können. Also ich sehe da immer so ein bisschen schwarz, aber ich hoffe auf jeden Fall, um das jetzt vielleicht auch mal zum Abschluss zu kriegen, auf jeden Fall, dass du recht hast. Und ich sage mal so, ich denke mal, wir haben hier auch mit unseren über 100 Videos auf diesem Kanal und auf dem alten weiß ich gar nicht, wie viel wir da hatten, bewiesen, dass wir auf jeden Fall dass wir das ja machen. Also wir sitzen ja hier andauernd und reden über diese Sachen und versuchen dafür irgendwie das Bewusstsein zu schaffen. Und wir waren ja auch bei allen möglichen Veranstaltungen schon und ich bin ja zum Beispiel auch Mitglied in der Partei und also es wird auf jeden Fall nicht kampflos sich geschlagen gegeben, wobei Kampf jetzt bezogen ist auf die Debatte, die öffentliche Debatte und nicht auf Fäuste oder so. Ja, man, wenn die FDP mal wieder Bürgerrecht und Liberalismus für sich wiederfindet, dann go for it. Ja, also es gibt auf jeden Fall gute Ansätze. Peinliches Schweigen, fast. Naja, wieso schweigen? Ich sag doch was. Ja, ich sag dich ja fast. Also nochmal den Dank an euch, dass ihr auch da auch standhaft bleibt und euch nicht dann von irgendeinem Depp, der einen Artikel postet, einschüchtern lasst. Genauso wenig wie ich das irgendwie persönlich jetzt mir ins Bett gehe und heule, weil ihr mich kritisiert habt. Wo ich mir denke, so gerade bei der kleinen, aber feinen Affen-Community, die wir auch im Chat haben und wie auch ich sehr die Trollkultur auch schätze und auch das gegenseitige Angekeife, würden sich alle Leute mal privat treffen, würden die so miteinander klarkommen und ich glaube auch, was heißt glauben, also mir fällt kein Szenario ein, wo es nicht Gegenbewegungen gibt, wenn wirklich so die SJWs wirklich die Macht übernehmen und da würde es keinen Protest geben. Könnte ich mir nicht vorstellen. Es bräuchte halt vielleicht einen deutschen Trigglypuff als Anti-Bild und es bräuchte so einen deutschen Ben Shapiro, um da mal ein bisschen Stimmung reinzubringen. Gut, der OPEX ist wieder gemutet. Da haben wir unseren Shapiro am Schweigen. Naja, also OPEX kann sich auch wieder entmuten. Ne? Das ist bei diesem Ding so, man kann die Leute zwar muten, aber die können sich auch selber wieder entmuten. Also es ist nicht so, dass wir hier irgendwie... Wir haben jetzt nicht den OPEX zensiert, ne? Also. Nee. Ja, aber das Gespräch war auf jeden Fall sehr angenehm. Ich habe am Anfang irgendwie Angst gehabt, dass wir zu freundlich miteinander sind. Deswegen musste ich ein paar edgy Fragen einfach raushauen. Es war trotzdem doch ein sehr freundlicher Stream. Ja, also ich bin auch ganz froh, dass du da warst. Und ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen mehr über die Antifa gesprochen. Aber okay, gut. So wie das halt eben ist. Kann auch ja. Also von mir aus gerne irgendwann später nochmal. Und falls der Silent gerade zuhört, das Gespräch über China und Produktion habe ich nicht vergessen, das wird weitergeführt, wenn wir wieder im Chat sind. So, Metal-Leute. Jetzt soll er Ende, oder? Jetzt soll er Ende, ja. Dann ich war der Able unterm Affen-Account. Hallo, Kinder da draußen. Ich habe euch lieb, wir hören uns bestimmt morgen wieder über die kleine, wurzellose internationale Clique von Feministinnen zu sprechen. Immer diese Nazis. In die Media-Artikel in Vorbereitung. Ich lese es jetzt schon in meinen Gedanken. Ja. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.